Am 7.5., also der 7. Mai, organisierte ich mit Unterstützung des Kultkaffs der Uni Siegen, auch bekannt als das Kulturkaff, eine moderierte Diskussion zum Thema Grundeinkommen. Eine Idee, die es wie in der Diskussion von einem Teilnehmer Felix Köln aus der Initiative Grundeinkommen Köln e.V. erwähnt wurde, schon seit Jahrhunderten gibt, mindestens. Das Grundeinkommen ist eine mächtige und radikale Idee, die aus Menschenrechtsgründen historisch natürliche Rechte, droit naturel, oder Natural Rights im Englischen bezeichnet, einen Anspruch auf einen Anteil des gesellschaftlichen Wohlstands fundiert. In der Moderne hat diese Idee in Großbritannien und später in den Vereinigten Staaten einen Ruf gewonnen, der im letzteren Land dazu geführt hat, dass die Demokratische Partei 1972 das Basic Income in ihrem Wahlprogramm angegliedert hat. Leider wurde die Wahl von Nixon ein Republikaner gewonnen, der seine Amtszeit nicht vollendete. Aber der während einigen merkwürdigen Zäsuren regierte, wie das Ende des Vietnamkriegs, den Tod J. Edgar Hoovers, ein mächtiger Kontrahent und eine kontroverse Figur, die die FBI mehrere Jahrzehnte dominierte. Seitdem hatte die Idee immerhin mehr Ruf in Europa gewonnen, bis letztlich 1986 das Basic Income European Network, BIEN, gegründet wurde, was sich im letzten Jahrzehnt zum Basic Income Earth Network umbenannt hat. Die Idee steckt an. Neulich kam das Gespräch auf einen Höhepunkt, nachdem mehr als 100.000 Schweizer ihre Unterschriften eingereicht haben, zu einem Nationalreferendum, zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Gleichzeitig wurde eine europaweite Kampagne geführt, um eine Diskussion im europäischen Großraum zum Thema zu erwecken. Jedoch scheiterte diese Initiative weitaus an den festgelegten Regelungen. Allerdings waren die Zahlen in Deutschland echt recht hoch, was zeigt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass diese Idee in den kommenden Jahren eine kritische Masse von Zustimmung erreicht. Das bedeutet, dass ein Grundeinkommen unvermeidbar wird. Man kann nur darauf hoffen, denn die Verbesserung der miesigen Lagen der Arbeitsmärkte einiger Staaten und die inexistente Erholung aus der Rezession von 2007-08 und der zweiten in 2011-12 sind kaum zu sehen, und ein solches europaweites Grundeinkommen maßgeblich dazu beitragen könnte, große Ungleichheiten zu beseitigen. Deswegen führten wir am 7.5. diese Diskussion mit vier Teilnehmern: Sebastian Kessel, ein Dozent an der Uni Siegen, Werner Reetz aus ATTAC, Gernot Reiten, ein Pirat und Biolog aus Rheinland-Pfalz, und Peter Köln, selbst ein Pirat und Vorstandsmitglied der Initiative Grundeinkommen Köln e.V., um die Grundrisse und Grundkonzepte der Idee zu vergegenständigen. Hoffentlich vollendeten wir dadurch das Ziel, mehr Leute ins Gespräch über das Thema zu bringen. Entschuldigung für einige Lücken beim Ton, trotz technischen Fortschritts sind noch nicht alle Berggeister aus dem Gebälk herausgejagt worden. Glücklicherweise hatten wir zwei Tonaufnahmen, wo es ein bisschen zerrt, mussten wir uns aber schließlich auf eine immer die schlechtere Quelle verlassen. Folgt die Diskussion. Gut, dass Sie alle hier sind, trotz der schlechten Wetterbedingungen und Informationsverwirrung und noch was. Ja, wir haben heute vor eine Diskussion über, also ich bin Jerome Warren, für die, die mich nicht kennen, aber ja, ich erzähle nicht viel über mich selbst. Wir haben auch vier Gäste hier heute. Wir wollen über das Grundeinkommen reden und halt mal ein paar kritische Stellungnahmen, was auch immer, Kritikpunkte und sowas auslotten, ausreden und ja, also uns können hoffentlich unsere vier Gäste aufklären zum Thema allgemein und ich stelle jetzt mal die Gäste vor. Neben mir sitzt ein Dozent von mir, muss ich bekennen, der Dr. Sebastian Kessing ist im Lehrstuhl für Finanzwissenschaft an der Uni Siegen hier und ja, und was verpasst? Nee, ja, das ist korrekt. Ja. Neben ihm sitzt Werner Reetz und Werner ist im Attac Bonn. Ja, so am Rand auch. Am Im Rand. Prinzip Attac Deutschland und Attac bundesweite AG genug für alle, wo wir uns mit dem Grundeinkommen beschäftigen. Und Werner war auch ein Gründer der Bewegung, der Blockupy-Bewegung, oder? Und ist auch damit öfters beschäftigt und kam auch heute aus Frankfurt. Genau. Ja. Ja. Vielleicht kann er uns auch ein bisschen darüber erzählen. Das ist vielleicht nur ein Randthema, aber naja. Neben Werner sitzt Gernot Reipen. Ja. Gernot. Mit T, ja, Gernot. Ah, ich habe das im Französischen immer. Ja, Gernot. Geht auch, ja. Sehr alt. Das ist ein urdeutscher Name. Ja. Ach so, ja, Gernot. Ja. Falsch. Und Gernot ist ein Biolog. Ich bin vom Beruf aus Biologe, ja. Und ist auch mit der Partei, die Piratenpartei aktiv und ja. Mit den Sozialpiraten. Ich bin bei den Sozialpiraten sehr aktiv und bin Koordinator der Arbeitsgemeinschaft bedingungsloses Grundeinkommen auf Bundesebene der Piratenpartei. Gut. Und zuletzt, last but not least, nein, ich passe das nicht. Naja, kann man aus dem Video rausstreichen. Immer so modisch hier ein bisschen. Englisch hier? Nein. Ist Felix Köln. Und Felix Köln aus Köln. So ist es. Ja, Bürgermeistermaterial. ist in der Bürgerinitiative Grundeinkommen Köln e.V. und auch Kölner Initiative Grundeinkommen e.V., genau, ja. Und in der Piratenpartei. Und Fachbeauftragter der Arbeitsgemeinschaft BGE bei der Piratenpartei, ganz genau. Gut. Dann haben wir ein bisschen Diverses hier und zur Diskussion diverse Perspektive. Und wollt ihr auch ein bisschen erzählen über das, was eure Vorstellungen und eure Geschichte vom Grundeinkommen sind? Also wie, was, was für Erfahrungen, Erlebnisse, was ihr, was euch dazu beauftragt, dass ihr überhaupt zum Thema sprechen könnt? Herr Kessel? Ja, also ich beschäftige mich in Forschung und Lehre mit der Ausgestaltung von optimalen Steuertransfersystemen. Also nicht direkt mit Schwerpunkt bedingungsloses Grundeinkommen, sondern etwas umfassender. Und vom bedingungslosen Grundeinkommen stelle ich mir im Prinzip eine bedarfsunabhängige Grundsicherung vor, die auch unabhängig vom Familienstand ist, die im Prinzip erstmal allen Bürgern zukommen würde. Und aus meiner Sicht hat das so ein System mit einem bedingungslosen Grundeinkommen zwei Vorteile. Das eine ist, dass man natürlich, also die Idee ist dabei, dass man im Gegenzug, die Vielzahl von Sozialleistungen, die wir haben im deutschen System, also ja, wenn man nachzählt, wird immer so eine Zahl von ungefähr 150 genannt, wenn man so eine Literatur findet, dass man die im Prinzip abschaffen sollte im Gegenzug und dafür diese eine Leistung im Prinzip auf die alle den gleichen Anspruch haben, einführt. Und dann kann man natürlich nochmal die Modelle nach der Höhe differenzieren, nachdem wie hoch dieses Grundeinkommen sein soll. Ich sehe dabei potenziell zwei Vorteile. Das eine ist, wie gesagt, dass man natürlich auf eine umfangreiche Sozialbürokratie verzichten kann, ja, weil man natürlich nicht mehr dann die einzelnen, nicht mehr die Bedürfnisse und den Anspruch auf verschiedene Leistungen prüfen muss, sondern man kann das alles sehr einfach dann regeln. Das ist der eine Vorteil. Und der zweite Vorteil ist typischerweise aus jetzt aus einer finanzwissenschaftlichen Sicht, dass typischerweise die sogenannte Transferentzugsrate, die wir bei den herkömmlichen Systemen der sozialen Sicherung, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, sehen, dass die typischerweise, dass dieses Problem dann nicht so stark gegeben ist. Also der, sagen, wenn ich, also der Anreiz zusätzlich zu arbeiten, ja, meine Arbeit, also meine Stundenzahl auszudehnen, der ist dann typischerweise sehr viel geringer als in einem System, wo mir Stück um Stück jetzt natürlich in dem Maße, wie ich selber Einkommen im Markt erziele, dann die Transferleistung gestrichen wird. Das sind eigentlich die beiden Vorteile, die ich sehe. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Nachteile, die ich vielleicht gleich nochmal in einem späteren Beitrag, auf die ich dann nochmal zu sprechen komme. Oder bevor ich jetzt erstmal das Wort weitergeben, bevor ich hier stundenlang doziere. Bitte. Stundenlang. Ja. Ja, anderthalb Stunden immer. Ja, du hattest ja so ein bisschen noch nach der persönlichen Seite gefragt. Das ist ähnlich wie bei Ihnen natürlich mit politischen und beruflichen Abläufen verbunden. Ich habe die Debatten, die es in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in den politischen Auseinandersetzungen, im Wesentlichen in Deutschland bei den Grünen, und in den 90er Jahren, ja auch schon in den 80ern beginnend, in großen Teilen der Erwerbslosenbewegung gab, eher nur am Rand mitbekommen. Ich bin zwar im Umfeld dieser Bewegungen auch immer politisch aktiv gewesen, habe die Grundeinkommensdebatte damals aber nur zur Kenntnis genommen. Wir haben dann im Januar 2000 in Deutschland ATTAC gegründet, hieß am Anfang noch nicht so, erst ab November, ist aber egal. Und innerhalb von ATTAC habe ich von Anfang an ganz stark einen Schwerpunkt gehabt in den Bereichen, wo wir uns mit der sozialen Frage auseinandergesetzt haben. Für uns spielte Januar 2000, sagte ich, die Gründung, die Debatte um Teilprivatisierung der Rente, der Altersversorgung, damals eine wichtige Rolle. Riester-Rente ist genau 2000 diskutiert worden, im Januar 2001 in Kraft getreten, wo es eben darum ging, große Teile erstmal, das wurde damals ausdrücklich als den ersten Schritt definiert, große Teile der Altersversorgung nicht mehr im Umlagesystem zu organisieren. Also die einen zahlen die Beiträge und die anderen kriegen davon die Rente und geben das Geld unmittelbar aus, sondern über die Finanzmärkte zu organisieren in privater Absicherung und vom Finanzierungsverfahren her in Kapitaldeckungsverfahren. Das hätte bedeutet, dass eben, wenn alle Menschen, die das Anrecht darauf hatten, sich damals darauf eingelassen hätten, dass 50 Milliarden Euro, später damals 100 Milliarden D-Mark, jährlich zusätzlich auf den Finanzmärkten profitable Anlage suchen, das war für ATTAC ein naheliegendes Thema. Wir haben da heraus sehr schnell eine Debatte entwickelt, wie denn soziale Sicherung überhaupt aussehen kann. Und sehr schnell auch eine Debatte entwickelt, die kritisch gegenüber den Formen sozialer Sicherheit sich entwickelt hat, wie sie im Sozialstaat der 60er, 70er Jahre sich herausgebildet hat. Soziale Sicherung in dem klassischen Sozialstaat ist halt immer abhängig von der Rolle gewesen, die du in der Erwerbsarbeit hast. Dein sozialer Status, dein Einkommen, die Frage, ob du sozial gut oder schlecht abgesichert bist, alle Ansprüche an den Staat, alles ergibt sich aus deiner Rolle in der Erwerbsarbeit. Was da Vollbeschäftigung hieß, war also folgerichtig auch immer nur eine weiße männliche Vollbeschäftigung und geriet spätestens ab Mitte der 70er Jahre auch für die Männer, erstmal für die schlecht Ausgebildeten, nach und nach auch für die gut Ausgebildeten, immer mehr unter Druck. So dass wir sehr schnell eine Debatte entwickelt haben, die gesagt hat, man muss die Frage der sozialen Sicherheit als eine Frage wirtschaftsbürgerlicher Grundrechte diskutieren und nicht als eine Frage der Beteiligung an der Erwerbsarbeit. Beteiligung an der Erwerbsarbeit muss denen zur Verfügung stehen, die das wollen. Das ist überhaupt keine Frage. Es geht also nicht darum, Leute aus der Arbeit rauszuhalten. Aber es ist offensichtlich, dass die Beteiligung an der Erwerbsarbeit soziale Sicherheit für alle nicht mehr schafft. Auf diesem Hintergrund also die Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen als wirtschaftsbürgerliches Grundrecht, was dann gleichzeitig der Einstieg in eine andere Form der Vergesellschaftung wäre. Vergesellschaftung nicht mehr darüber, dass du deine Arbeitskraft verkaufst, sondern Vergesellschaftung darüber, dass Menschen sich gegenseitig als Wirtschaftsbürger mit Grundrechten anerkennen und miteinander Gesellschaft bilden wollen. Das ist für mich eigentlich so der zentrale Punkt, eine andere Form der Vergesellschaftung und der Entstehung von Gesellschaftlichkeit überhaupt. Für diesen Punkt, dass jeder, der arbeiten will, eine Möglichkeit hat, würde ich gleich eingehen. Also zuerst mal, Kollegen. Ja, also ich habe schon eingangs erwähnt, ich bin Biologe und bin zum Grundeinkommen über Umwege dahin gekommen. Und zwar war es so, 2012 hatte ich mir überlegt, man muss politisch etwas machen. Und da gab es damals so eine Partei, die nannte sich Mitmachpartei. Und dann bin ich in diesen Strudel hineingeraten und bin also in diese Partei eingetreten und hatte am Anfang überhaupt nichts mit bedingungslosen Grundeinkommen am Hut, sondern meine Schwerpunkte lagen auch allein schon von der wissenschaftlichen Seite her bei erneuerbaren Energien und genmanipulierte Pflanzenanbau und dergleichen. Das war so mein Hauptthema anfangs. Und dann hatte ich eigentlich auch schwerpunktmäßig mich sehr für Steuergerechtigkeit interessiert. Und zwar denke ich, dass wir hier in Deutschland Bedarf haben, darüber zu sprechen, dass wir hier eine vereinfachte Steuerreform auf den Weg bringen sollten. Und da habe ich dann, weil man ja damals so in so einem Elan war, alles sprudelte nur so von Ideen, habe ich dann eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, Arbeitsgemeinschaft Steuergerechtigkeit. Und in der Präambel, das möchte ich doch mal ganz kurz mal vorlesen, weil da sind doch die Punkte drin, die ich eigentlich sehen möchte. Also die AG Steuergerechtigkeit setzt sich für eine gerechte, vereinfachte und transparente Steuerpolitik ein, um eine Mehrklassengesellschaft in Zukunft zu verhindern. Sollen alle Bundesbürger gemäß ihren finanziellen Möglichkeiten an den Kosten des Staats beteiligt werden. Steuerschlupflöcher sollen verhindert und Steuervergünstigungen auf ein Minimum reduziert werden. Steuerhinterziehung soll als kriminelle Handlung wirkungsvoll verfolgt und bestraft werden. Wir Politiker als Volksvertreter fordern wir eine Offenlegung sämtlicher Einkünfte. Politiker sind Angestellte des Volkes und somit rechenschaftspflichtig über ihre Einkünfte und Nebeneinkünfte. So, das war damals unsere Zielsetzung. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns dann regelmäßig getroffen in Koblenz und haben unter Piraten und Nicht-Piraten, das war so ein Treffen wie hier, es war eine Kneipe, da traf man sich alle 14 Tage, es waren also Piraten dabei und Nicht-Piraten, und da haben wir darüber diskutiert, wie können wir denn eine vereinfachte Steuerreform in Deutschland auf den Weg bringen. Und das war sehr interessant, dass nach 3 Wochen das bedingungslose Grundeinkommen auf unserer Tapete stand, auf unserer Agenda, weil ich denke, dass wir das so kombinieren sollten, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland einführen sollten mit einer Reform der Steuer. Und die Steuer sollte so transparent sein, dass jeder sie versteht. Es gibt da verschiedene Modelle und ein wunderbares Beispiel sind halt, was wir zurzeit diskutieren, diese Flatrate, die sind halt modern, dass man sagt, jeder hat pauschal eine bestimmten Prozentsatz an Steuern zu zahlen und da kommt man nicht rum, es gibt da keine Ausnahmen und das mit einem bedingungslosen Grundeinkommen verbunden, das ist, halte ich für sehr sinnvoll und ich denke, wir werden da auf diesem Aspekt der Finanzierung noch drauf eingehen, ja, in der Diskussion, und deswegen würde ich jetzt auch damit schließen. Aber die Piratenpartei ist ja die einzige, die flächendeckend das Grundeinkommen als Grundsatz befürworten. Ja, es ist mit Ausnahme der Violetten Partei, das sollte ich auch erwähnen, ist es momentan so, dass die Piratenpartei in ihrem Grundsatzprogramm fest verankert hat, die Existenzsicherung und die kulturelle Teilhabe, und das kann man praktisch zusammenfassen als bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, das ist so, dass das die einzige Partei ist. Die Grünen haben Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen. Die Linke hat, glaube ich, ein Drittel der Linken sind für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich selber habe mit vielen Linken darüber diskutiert, und ich stelle immer fest, dass bei denen immer noch im Hinterkopf steht, jeder Mensch soll das Recht auf Arbeit haben, und damit streben sie halt die Vollbeschäftigung an. Da würde mich, glaube ich, auch eventuell reingehen, aber zuerst mal unser letzter Gast. Ja, also ich bin 2005 auf das bedingungslose Grundeinkommen gestoßen. Und zwar gab es damals eine Plakataktion von der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung, die auch im Internet unter dem gleichen Namen zu finden ist. Und für mich war das ein ganz, das war also eine spontane Erkenntnis, diese neuen Thesen zur Arbeit, die da zusammengefasst wurden, die mich halt elektrisiert hat, und wo ich im Anschluss dann gesagt habe, okay, dann recherchiere ich mal, was das Thema überhaupt ist. Ich dachte, also nur weil ich halt noch nie davon gehört habe, gab es das natürlich auch vorher nicht. Und im Laufe der Recherche habe ich halt festgestellt, dass das eine uralte Idee ist. Mhm. Also mehrere hundert Jahre alt mindestens, je nachdem, wie man es interpretiert, könnte man sogar auch einige tausend Jahre anlegen. Ich habe dann kurz danach angefangen, so mit Vortragstätigkeiten zu dem Thema, und bin 2010 in die Kölner Initiative Grundeinkommen eingetreten und dann dort auch zum Vorstand gewählt worden. Und eine meiner Aufgabenbereiche war halt die Kooperation mit außen, also ob das jetzt nun Parteien, Verbände und so weiter ist. Und habe dann, das war 2011, da hatten wir schon, unser Verein hat mit einem Ortsverband der SPD in der Nähe von Köln. Ist das Rhein-Erft? Rhein-Erft, ganz genau. Die haben mit unserem Verein zusammen ein Finanzierungsmodell erarbeitet. Also ich kann ergänzend zum Gernot sagen, es gibt keine Partei, die im jetzigen oder im letzten Bundestag vertreten ist, die nicht auf die eine oder andere Weise sich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen schon beschäftigt haben. Es gibt die unterschiedlichsten Modelle. Zum Teil ist es halt kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern nur halt Modelle, die so ein bisschen in diese Richtung weisen, also ich nenne da liberales Bürgergeld von der FDP oder halt solidarisches Bürgergeld von der CDU, was halt nicht existenzsichernd ist, deswegen nicht ganz die Kriterien erfüllt, die wir im Netzwerk Grundeinkommen, das ist also so der bundesdeutsche Dachverband, kann man fast so sagen. Und da habe ich dann auch in dem Zuge dann auch die Piratenpartei kennengelernt und war halt von Anfang an so begeistert, dass ich halt das erste Mal in meinem Leben sogar eine Parteimitgliedschaft beantragt habe, obwohl ich seit 30 Jahren bürgerschaftlich engagiert bin. Ich bin aber heute ja nicht in der Rolle des Fachbeauftragten der AGBG hier, sondern als überparteilicher Vorstandsmitglied der Kölner Initiative. Und mein Interesse habe ich halt gesagt, für mich ist insbesondere so das Thema soziale Gerechtigkeit oder eben auch die gesellschaftliche Teilhabe ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, dass die Situation, so wie wir sie heute haben, großen Teil der Menschen ausschließt, und das unnötigerweise. Ich glaube, dass wir mit diesem einfachen und simplen Prinzip des bedingungslosen Grundeinkommens gesellschaftlich ganz neue Impulse herbeiführen können, initiieren können. Und ich glaube, dass ein Kreativitätsschub damit einhergehen wird, der halt hoffentlich dann irgendwann dazu führt, dass wir weltweit ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Götz Werner bezeichnet es ja als in eine Art archimedischen Sprung. Ja. Ja, ganz genau. Was ist ein Grundeinkommen? Haben wir wahrscheinlich schon teilweise jetzt erwähnt oder erläutert. Also, wie grenzt man das von einer Grundsicherung zum Beispiel ab? Ja, okay. Also bedingungsloses Grundeinkommen ist ein von einer also gesellschaftlichen Gemeinschaft oder politischen Gemeinschaft ausgezahlter Betrag an das Individuum. Entscheidend ist im Unterschied zu ALG II, dass es nicht pro Haushalt bemessen wird, sondern dass das eine Leistung ist, die individuell ausgezahlt ist, sozusagen staatlich garantiert. Und sie darf keinerlei Bedürftigkeitsprüfung abfragen. Sie darf keinerlei Zwang zu irgendeiner Gegentätigkeit oder Arbeit oder Aufgabe oder sowas haben. Und in Deutschland haben wir halt die Forderung, dass es eine nicht nur existenzsichernde, sondern teilhabesichernde Höhe haben soll. Also die Höhe eines bedingungslosen Grundeinkommens soll so hoch sein, dass eine gesellschaftliche Teilhabe davon möglich ist, soziokulturelle Teilhabe, wenn man will. Das sind die vier Kriterien, die das Netzwerk Grundeinkommen definiert. Man muss sagen, es gibt ein paar Unterschiede in der weltweiten Debatte. Beispielsweise ist das weltweite Netzwerk BIEN, Basic Income Earth Network, die haben... Das gründet sich im Moment gerade, aber das ist ja so noch nicht existent. Das war ehemals das europäische Netzwerk, genau. Daraus ist dann das weltweite Netzwerk entstanden. Und die haben zum Beispiel die Höhe nicht als Bedingung definiert. ATTAC, ich bin ja ein ganz großer Fan von sowohl Werner als auch der AG Genug für Alle, hat sogar noch eine fünfte Forderung, die ich immer wieder in meinen Vorträgen herausstelle, nämlich für jeden, der an einem Ort lebt. Also nicht nur bezogen auf einen Bürger, also Bürgerstatus oder nicht, ja oder nein, sondern jeder, der dort lebt, weil ja nicht unterschiedliches Recht am gleichen Ort existieren darf. Diese Begründung finde ich für mich sehr gut und nachvollziehbar, ist aber eben nicht Gegenstand oder Bedingung, definierte Bedingung des Netzwerk Grundeinkommens, also gehört nicht zu den vier Kriterien, sondern ist eine fünfte, die mir persönlich aber sehr, sehr nahe ist, die ich sehr gut finde. Darf das vielleicht an der Stelle in zwei Richtungen kurz ergänzen. Bei BIEN gibt es die Debatte um die Höhe unter anderem deshalb nicht, weil im globalen Rahmen ein bedingungsloses Grundeinkommen in existenzsichernder Höhe eine andere Funktion hat als in einer Gesellschaft, die, naja, so im Wesentlichen die Existenzsicherung für alle ihre Mitglieder garantieren kann. Wir haben das Grundeinkommensprojekt in Namibia erlebt, 2008, 2009. Wir haben vergleichbare Projekte in Sambia, in Malawi, in Ghana, inzwischen auch in anderen, in einigen asiatischen Ländern erlebt. Bitte? Auch in den Vereinigten Staaten. Ja, das ist nochmal was anderes. Da wollte ich jetzt nicht drauf hinaus. Diese Modelle oder diese Projekte funktionieren alle so, dass den Menschen in einem Land, in dem ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung über gar kein Einkommen verfügt und wo ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung hungert, da wird den Menschen eine minimale Zahlung zur Verfügung gestellt. Diese Projekte arbeiten alle mit Beträgen zwischen etwa $10 pro Familie, so dass eine Projekt im Süden Sambias, bis zu 10 Euro pro Person. So war das Projekt in Namibia, die jetzt ja gar nichts mehr kriegen. Das sind so die Spannen, in denen sich das bewegt. Diese Gelder reichen im Ergebnis dafür, dass man sich täglich eine dritte oder eine weitere Mahlzeit kaufen kann. Damit beseitigt man den Hunger, nicht die Armut. Es macht aber für einige Menschen den Unterschied zwischen Verhungern und Überleben aus. Unter diesen Bedingungen wäre es zynisch zu sagen, wir wollen dass die erst Geld kriegen, wenn das auch hoch genug ist, dass es ihnen richtig gut geht. Insofern ist verständlich, dass Bien an diesem Punkt nicht ansetzt. Es gibt andere Überlegungen bei Bien, wo das aus meiner Sicht sehr defizitär ist, denn die Höhe ist der emanzipatorische Springpunkt eines Grundeinkommens. Überhaupt Geld zu geben, ist der Unterschied in vielen Fällen zwischen Verhungern und Überleben. Mhm. Die Höhe ist der emanzipatorische Springpunkt. Es ist nicht zufällig, dass ich vor einer Reihe von Jahren, Felix kennt die Geschichte schon, als ich bei der IG Metall ein Seminar machen durfte zum Thema Grundeinkommen, was wir aber nicht so genannt haben, sondern über soziale Sicherung, mit VW-Betriebsräten. 24 Kollegen, also genau gesagt 22 Kollegen und zwei Kolleginnen. Und die habe ich als erstes morgens gefragt, hört mal, stellt euch vor, nicht Grundeinkommen, sondern hast im Lotto gewonnen. 1000 Euro Rente jeden Monat, lebenslang Inflationsausgleich. Also du hast ab jetzt jeden Monat von heutiger Kaufkraft 1000 Euro zur Verfügung. Nenn mal einen Punkt, den du in deinem Leben ändern würdest. Und es ist nicht zufällig, dass ich eine Karte zurückbekam, auf der stand, ich würde mich scheiden lassen. Hätte ich gefragt, was änderst du in deinem Leben, wenn du 400 Euro kriegst, hätte ich die Antwort wahrscheinlich nicht bekommen. Die Höhe entscheidet darüber, ob ich zu Zumutungen Nein sagen kann, denen ich mich nicht freiwillig stellen will. Die Höhe ist der emanzipatorische Springpunkt. War jetzt die Ehe die Zumutung oder der Ehemann? Wir wissen nicht, ob die Antwort von einer Frau oder einem Mann kam. Das wissen wir nicht. Wir können es uns aber in beiden Fällen vorstellen. Ja, natürlich, ja, der eine konnte es sich ökonomisch nicht leisten und die andere auch nicht. Ja, ja. In die andere Richtung die Ergänzung. Wir haben inzwischen aus der Europäischen Bürgerinitiative Grundeinkommen heraus, die letztes Jahr gelaufen ist, vom 14. Januar letzten Jahres bis zum 14. dieses Jahres. Da haben wir inzwischen eine europaweite Vereinigung, Unconditional Basic Income Europe. Da sind Organisationen aus 25 europäischen Ländern drin Mitglied. Und wir haben in diesem Bündnis, in dieser Allianz, wie wir das auf Englisch formuliert haben, was wir sind, eine Alliance, dort haben wir uns darauf verständigt, nicht als Kriterium, wie das bei ATTAC als fünftes Kriterium formuliert ist, aber wir haben uns in der Tendenz darauf verständigt zu sagen, das Grundeinkommen soll an alle gezahlt werden, die hier sind. An alle Menschen, die sich in der Europäischen Union aufhalten. Das ist nicht zu Ende ausformuliert. Das steht noch aus, diese Debatte. Und es gibt dort auch Debatten, die sagen, na ja, dann fangen wir mal mit einem ganz kleinen Betrag an, der nicht mal die Existenz, viel weniger die Teilhabe sichern würde. Also das ist noch sehr breit und diffus, aber die Diskussion auch im europäischen Rahmen läuft deutlich dahin, die Frage der Migration mit in den Blick zu nehmen und zu sehen, dass man menschenrechtlich betrachtet eine höchst ungerechte Situation schafft, wenn man die Staatsbürgerschaft und den legalen Aufenthalt zur Grundvoraussetzung für den Erhalt einer solchen Leistung macht. Ich würde dabei auch noch mal einhaken wollen. Also der Unterschied zwischen der aktuellen bedarfsorientierten Grundsicherung und der potenziellen Alternative des bedingungslosen Grundeinkommens ist natürlich auch der springende Punkt, wenn wir das aus einer finanzpolitischen Perspektive betrachten, weil natürlich da, wenn wir die Bedürfnisprüfung aufgeben, die Verpflichtung zur Arbeit aufgeben, wenn wir aufgeben die Frage der Bedarfsgemeinschaften, dann führt das natürlich dazu, dass im Vergleich zum Status quo der Kreis der Anspruchberechtigten in der Grundsicherung nicht deutlich hochgeht. Und das heißt, das muss irgendwie finanziert werden. Und das ist letztlich dann der springende Punkt, dass das typischerweise zu natürlich sehr hohen Mehrkosten führt, die natürlich irgendwo dann finanziert werden müssen. Und naja, typischerweise im System, also die müssen dann irgendwie anderweitig aufgebracht werden. Und naja, wenn das im Rahmen jetzt nur des Steuertransfersystems geschieht, führt das dann dazu, dass, naja, typischerweise sehr starke negative Arbeitsanreize natürlich kriegen bei denen, die dann stärker besteuert werden müssen. Und das ist letztlich der Trade-off, den man sich gegenüber sieht. Und von daher ist klar, dass das letztlich ein vergleichsweise kostspieliges Unterfangen ist. Ja, da muss man darüber reden. Wollten wir noch später zu kommen? Ich wollte noch einen Exkurs gerne. Erzähl uns mal über das sogenannte Koblenzer Modell. Ja, gut, dass du da noch mal hingewiesen hast. Also in dieser Arbeitsgemeinschaft Steuergerechtigkeit haben wir dann in mehreren Wochen dann das Koblenzer Modell entwickelt. Und das war also auch interessant. Und zwar hatten wir genau diese Bedenken gehabt, dass wenn wir hingehen und jetzt von heute auf morgen jedem 1000 Euro als Grundeinkommen auszahlen würden, könnte das finanzielle Schwierigkeiten für den Staat hervorbringen, was ich jetzt allerdings verneinen würde, aber das können wir später diskutieren. Und insofern haben wir uns überlegt, dass es wohl Sinn machen würde, ein Grundeinkommen einzuführen, und zwar, dass man bestimmten Bevölkerungsgruppen ein Grundeinkommen zugesteht. Das Erste, was wir gesagt haben, also Kinder sollten ein Grundeinkommen bekommen, grundsätzlich, weil Kinder sind von per se aus nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Und es muss sichergestellt werden, dass Kinder nicht dadurch leiden, dass sie halt in einer sozial schwachen Familie aufwachsen. Wir haben das so argumentiert, dass jedes Kind die gleichen Chancen haben soll in seiner Entwicklung. Und jetzt die zweite Gruppe, die wir dann angesprochen haben oder die wir dann behandelt haben, das sind die Senioren. Auch da stellen wir fest, dass immer mehr Menschen im hohen Alter nicht in der Lage sind, in ihrer beruflichen Laufbahn so viel in die Rentenkasse einzuzahlen, dass sie später davon auch eine vernünftige Rente erwirtschaften können. Also ein schönes Beispiel, wir haben jetzt durch die GroKo die Forderung nach einem Mindestlohn von 8,50 Euro. Mhm. Und wenn man überlegt, dass jemand für 8,50 Euro 45 Jahre lang arbeitet, voll beschäftigt, später eine Rente bekommt von 650 Euro, das ist nicht existenzsichernd. Das bedeutet letztendlich, der Staat wird dieser Person zusätzlich aus der Sozialkasse die Rente aufstocken. Das Problem, was wir aber dann bekommen, dann ist diese Person gleichgestellt mit einer Person, die überhaupt nicht gearbeitet hat. Das ganze Leben lang nicht. Jemand, der zum Beispiel nur Hausfrau gewesen oder Hausmann gewesen ist. Der hat keinen Beruf ausgeübt und bekommt deswegen keine Rente. Aber wenn er dann alt geworden ist, wird er natürlich nicht auf der Straße sitzen, sondern der Staat wird ihm auch die Sozialleistung bringen. Und die wird genauso hoch sein wie derjenige, der 45 Jahre lang gearbeitet hat. Und das war interessant. Ich war am Sonntag bei einer Diskussion mit der Frau Nahles, weil Frau Nahles ist sozusagen wohnt im Nachbardorf von mir. Und ich kenne sie mittlerweile, weil wir letztes Jahr Gegenkandidaten waren. Sie war Spitzenkandidat für den Bundestag, für die SPD, für die Piratenpartei. Und wir hatten dann auch unterschiedliche Foren besucht. Und dann Andrea Nahles? Die Andrea Nahles, ja. Und wir haben darüber dann auch diskutiert. Und ich hab mir diese Frage dann auch gestellt und sie hat mir das zugestanden. Sie hat gesagt, ja, es ist so, Sie haben da vollkommen recht. Sie hat es so begründet, es war das Minimum, was sie bei dieser Verhandlung herauskitzeln konnte, bei der großen Koalition und bei diesen Vorverhandlungen. Und sie sagt, es ist eine Basis, da sollten dann wieder die Tarifpartner später einsetzen und dann gucken, dass halt der Mindestlohn dann aufgestockt wird. Aber was wir hier sehen ist, oder das muss ich noch ganz klar oder noch deutlicher sagen, bei 8,50 Euro, wenn wir wirklich eine Rente erzielen wollen, die später existenzsichernd ist, dann müssen wir über 12 Euro pro Stunde verdienen. Dann kommen wir in das Niveau, wo man sagen kann, okay, dann habe ich eine Rente, wo ich einigermaßen mit leben kann. Mit 12 Euro die Stunde kann man vielleicht auch sich leisten, später ein kleines Häuschen oder so im Laufe der Arbeitszeit zu erwirtschaften und dann später nicht mehr die Miete zu zahlen bräuchte. Und dann war noch ein wichtiger Aspekt, den sollte man auch nochmal jetzt ganz klar sagen. Es ist ja so, dass Herr Karl Lauterbach bei einer Diskussion im Fernsehen gesagt hat, dass die Rente mit 63 und die Mütterrente die Rentenkasse in 4 Jahren aufgebraucht haben wird. Und dann hat er gesagt, man muss sich dann nach 4 Jahren überlegen, wie werden wir dann die Rentenkasse ersetzen. Also was man hier schon sieht, die Bundesregierung arbeitet nur für die nächsten 4 Jahre. Sie hat kein konkretes Konzept, was danach passiert. Aber sie denkt schon, zumindest die SPD denkt darüber nach, dass der Kreis, der in die Rentenkasse einzahlen wird, vergrößert werden wird. Und zwar durch Selbstständige, Freiberufler, Anwälte, Ärzte und so weiter. Das Einzige, was Frau Nahles bei dieser Diskussion ausgeklammert hat, waren Beamte, weil sie hat gesagt, der Beamtenstatus wäre so kompliziert und vom Gesetz her so geregelt, dass sie einen Sonderstatus hätten und dass da halt es schwierig würde, dass die in diese gemeinsame Rentenkassen einzahlen würde. Also was wir daraus sehen, ist ganz klar, es wird schon überlegt, zumindest die Leute, die in die Rentenkasse einzahlen werden in 4 Jahren, dass dieser Kreis vergrößert wird. Mhm. Und das ist ja auch eine Forderung in unserer Partei, dass wir zu einer Bürgerversicherung kommen. Also wir wollen eigentlich, dass jeder erstmal in die Rentenkasse einzahlt. Mhm. Und dann kann man natürlich, wenn man gut verdient, noch zusätzlich fürs Alter vorsorgen. Aber ich denke, wenn wir alle in die Rentenkasse einzahlen würden, hätten wir das Problem nicht, was heute entsteht oder was heute da ist. Und da kommen wir dann später nochmal auf die Frage zurück, wie wollen wir das Grundeinkommen finanzieren? Und das würde ich dann vielleicht später nochmal darauf eingehen. Ich würde ganz gerne nochmal so auf das Stichwort Arbeit würde ich ganz gerne noch was eingehen. Also gerade der Einwand bezüglich des Arbeitsanreizes, der stößt mir ein wenig auf, wenn ich das so formulieren darf. Wollten wir eigentlich noch okay. Diskutieren. Jetzt wollte ich noch feststellen, was ein Grundeinkommen ist, wie es sich von einer Grundsicherung unterscheidet. Und dann wollte ich noch, das habt ihr auch ein bisschen... Den Punkt haben wir allerdings leider noch nicht genau gemacht. Der Unterschied zur Grundsicherung, Felix hat es nur angedeutet. Der Unterschied zwischen einem bedingungslosen Grundeinkommen und einer, meistens wird es in linkeren, gewerkschaftsorientierten Kreisen, bedarfsorientierten Grundsicherung genannt. Es gibt auch viele andere Begriffe, es geht völlig durcheinander. Das liberale Bürgergeld zum Beispiel ist keine Grundsicherung, sondern das liberale Bürgergeld ist von seinen benannten Bedingungen her ein verschärftes Hartz IV. Es wird weniger Geld geben als bei Hartz IV. Und es wird sehr viel mehr Gruppen geben, die ausgeschlossen sind von Empfang, und es wird sehr viel härtere Sanktionen geben als bisher. Das ist also keine Grundsicherung. Der Unterschied zwischen einem bedingungslosen Grundeinkommen und einer bedarfsorientierten Grundsicherung liegt nicht im Anspruch. Die gewerkschaftlichen Kolleginnen und Kollegen, die für eine bedarfsorientierte Grundsicherung eintreten, sagen ebenfalls, wir wollen, dass alle über ein Einkommen verfügen, jeder Mensch über ein Einkommen verfügt, das die materielle Existenz und die gesellschaftliche Teilhabe sichert. Aber sie sagen, wir wollen das durch eine Überprüfung der Bedürftigkeit vor Auszahlung der Sozialleistung. Auch in unseren Modellen, Felix, gibt es ja eine Überprüfung der Bedürftigkeit, aber nach Auszahlung der Leistung. Die kriegen erst die Leistung, dann müssen sie eine Steuererklärung abgeben. Und wer über genügend Einkommen verfügt, muss über seine Steuerverpflichtung unter Umständen erheblich mehr bezahlen, als er an Grundeinkommen bekommen hat. Das ist ja auch eine Art von Bedarfsprüfung, aber im Nachhinein. Und der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Modellen besteht darin, dass sie beide einen systematischen Fehler hervorrufen. Wenn du vor der Auszahlung der Sozialleistung den Menschen, der die kriegen soll, zwingst zu beweisen, dass er es braucht, dann hast du systematisch immer den Fehler, dass es Leute gibt, die ein Recht auf diese Leistung hätten und sie nicht erhalten, weil sie ihr Recht nicht kennen, weil sie es sich nicht trauen wahrzunehmen, weil sie es nicht können, weil sie nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer. augenblicklich in Deutschland, König das abgelehnt augenblicklich in Deutschland systematisch Abschreckung über das Hartz-IV-System und etwa 50% der Berechtigten bekommen ihre Leistung zumindest nicht vollständig. Sind so die neuesten, was heißt ganz neu ist nicht mehr, Richard Becker, Irene Hauser, 50%. Also Richard Becker, Irene Hauser, genau. Da gibt es eine Studie von 2012, wo die das letzte Mal so schätzen. Was ist das Problem mit der nachherigen? Daran anklammern, ist eine negative Einkommensteuer auch ein Grund? Das ist ein anderer Punkt nochmal. Kann ich gerne mit zwei Sätzen auch beantworten. Erstmal ist entscheidend, bei der vorherigen vorgelagerten Bedürftigkeitsprüfung hast du immer Menschen, die ein Recht auf die Leistung haben und sie nicht bekommen. Man nennt das fachlich verdeckte Armut. Das ist ein menschenrechtliches Problem. Systematisch wirst du, wenn du nachher über die Steuer überprüfst, ob der das Geld überhaupt gebraucht hätte, Leute haben, die in der Lage sind, ihr Einkommen vor der Steuer zu verstecken. Also wenn du das nachher machst, wirst du Leute haben, die das Geld bekommen, obwohl es ihnen nicht zusteht. Das ist ärgerlich, aber kein menschenrechtliches Problem. Das Problem liegt auf einer anderen Ebene. Das eine ist ein finanzielles und das andere ein menschenrechtliches Problem. Das gibt's ja heute schon mit Uli Hoeneß. Das gibt's ohnehin auch heute schon, ja. Die negative Einkommensteuer ist formal, politisch hängt da noch was anderes dran, formal nur eine Methode der Auszahlung. Sie hatten darauf hingewiesen, man hat einen sehr hohen Betrag, der da umverteilt werden muss. Dieser Betrag ist, wenn man jedem Menschen erstmal 1.000 Euro im Monat gibt, das ist so die Zahl, die im Prinzip in der Debatte ist, Pi mal Daumen eine Billion. 80 Millionen Menschen mal 12 Monate mal 1.000, Pi mal Daumen eine Billion. Davon wird über das Steuersystem ein erheblicher Teil zurückgezahlt. Von denjenigen, die entsprechend hohe Einkommen haben. Die negative Einkommensteuer ist formal erstmal nichts anderes wie diese Verrechnung mit der Steuerschuld vor Auszahlung des Grundeinkommens vorzunehmen. Politisch hängt da aber was dran, dass alle diejenigen, die in der Geschichte der Grundeinkommensdebatte aus den USA herkommend aus den 60er Jahren sich für eine negative Einkommensteuer ausgesprochen haben, das so angelegt haben, dass das kein Grundeinkommen war, sondern dass das eine Minimalversorgung auf Elendsniveau war. Das typische und paradigmatische Beispiel dafür, Milton Friedman, der Anfang der 60er Jahre in den USA eine negative Einkommensteuer vorgeschlagen hatte, die ein Viertel des damals steuerfrei gestellten Existenzminimums in den USA betragen sollte. Das heißt, wenn du, so sein Vorschlag, damals waren $5,000 in den USA als Existenzminimum, als Jahreseinkommen, $5,000 steuerfrei gestellt. Also wer $5,000 oder weniger verdiente, brauchte keine Steuern zu bezahlen. Friedman hat vorgeschlagen, wer überhaupt gar kein Einkommen hat, wer ein bisschen Einkommen hat, entsprechend verrechnet, wer überhaupt kein Einkommen hat, soll $1,250 jährlich an Sozialhilfe, an praktisch von der Steuer ausgezahlt bekommen und alle anderen kommunalen, bundesstaatlichen und nationalen, also also auf Bundesebene und auf Landesniveau, auf Bundesstaatsniveau, alle anderen Sozialhilfen sollten abgeschafft werden. Das heißt, mit einem Viertel des Existenzminimums die Leute auf dem Markt alleine lassen. Das ist ein massiver Arbeitszwang, der da drin steckt. Die verhungern nicht gerade, aber sie haben so wenig, dass sie für jeden Preis ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Und das ist von der Form her als negative Einkommensteuer geplant gewesen. Und dieser Vorschlag belastet die ganze Debatte um die negative Einkommensteuer, die formal ein reines Auszahlungsverfahren ist. Da also zwei Bemerkungen zu machen darf. Also ich stimme Ihnen völlig zu, also insbesondere was das Framing und das Timing betrifft. Also das eine ist natürlich die Frage, komme ich als Bittsteller dahin, wir haben das ja heutzutage auch bei der Frage der Aufstocker und so weiter, also habe ich da ein Anrecht darauf, das wird mir vornherein ausgezahlt, das würde ich, also das ist dann die Frage des Frames und des Timings, ist, dass ich genau dieses Problem der verdeckten Armut im Prinzip dadurch lösen kann, dass ich natürlich jetzt sehr viele Anspruchsberechtigte habe, die sich gar nicht trauen, die schämen sich oder sie wissen es nicht und deshalb sozusagen beantragen sie dann nicht die Leistung, die ihnen zusteht, ja, oder es wird ihnen von der Sozialbürokratie vielleicht auch bestimmte Ansprüche dann nicht tatsächlich auch darauf eingegangen und die werden dann verweigert. wo ich jetzt ein bisschen Probleme mit habe, war, was Sie sagten, die Frage, dass es ja auch bei Ihren Konzepten dann eine Bedürfnisprüfung gäbe und dass es letztlich auch eine Anrechnung dann hinterher ex post gäbe, weil damit natürlich genau diese beiden Vorteile des bedingungslosen Grundeinkommens, die ich eingangs genannt hatte, nämlich, dass ich dadurch sozusagen, dass ich die Sozialbürokratie abschaffen kann, also die Frage, wenn ich die Bedürftigkeit überprüfen muss, ja, dann brauche ich auch die Sozialbürokratie, da muss ich ja nachgucken. Das ist eine reine steuerliche Prüfung. Ja, aber auch das Steuersystem bleibt ja auch bei Ihnen erhalten. Also, ja, also bei mir, also ja, ich muss leider auch mit dem Finanzamt leben, da haben Sie recht. Also nein, also das ist sozusagen, also das muss man nochmal klarstellen. Also ja, also ist weiterhin eine Bedürfnisprüfung da und ist weiterhin. Nein, es gibt eine rein steuerliche Veranlagung und darin gut, passiert okay, im Prinzip die Überprüfung. Dann aber, genau, aber dann der zweite Punkt ist natürlich auch das, was ich sagte, dass Sie dann natürlich, wenn Sie sagen, wenn jetzt jemand ein höheres Einkommen erzielt, dass das dann angerechnet wird, dann haben Sie natürlich dieses Problem des Transferentzugs letztlich auch wieder. Ja, und das ist sozusagen, wenn das sozusagen Bestandteil des Konzeptes ist, ja, wenn Sie sagen, in dem Maße jemand ein höheres Einkommen hat, muss ich dem auch wieder das Grundeinkommen wegnehmen, dann ist ja genau, sozusagen sind Sie genau in diesem Problem, dass Sie dann eine hohe Transferentzugsrate haben. Das ist ja eigentlich sozusagen eines der Zielsetzungen des Grundeinkommens ist, dass ich halt genau das nicht habe. Ja, das ist eine Frage. Können Sie mal kurz den Begriff Transferentzug erläutern? Ich verstehe den noch nicht. Ja, Was ist damit gemeint? Ja, damit ist gemeint, dass in dem Maß, in dem ich jetzt Einkommen zusätzlich auf dem Markt erwerbe, ja, sagen das Einkommen, was mir vom Staat zufließt, ja, also jetzt als in Anführungszeichen als Transfereinkommen, weil es mir halt ausgezahlt wird über den Staat, dass ich diesen Anspruch nach und nach verliere. Das passiert ja jetzt zum Beispiel, ja, wenn Sie aufstocken beispielsweise im ALG II, dann haben Sie ja bestimmte Zuverdienstmöglichkeiten und dann gibt es genaue Grenzen, wie viel Sie davon behalten können. Und mir genau, scheint das und zu kompliziert. Also ich würde das andersherum argumentieren und mir scheint, dass es dann viel einfacher nachvollziehbar ist und viel eingängiger. Also anstatt, dass ich glaube, dass ich, wenn ich viel verdient habe, viel abgeben muss, was ich als Vorstellung völlig absurd finde. Ich weiß, dass die sehr verbreitet ist hier in Deutschland, aber ich finde diesen Gedanken so absurd. Ja, ich verdiene viel und ich muss viel abgeben. Das ist so, hallo? Also wenn ich 50% Staatsquote habe, dann weiß ich, dass ich für jeden Euro, den ich verdiene, einfach die Hälfte abgebe für die Gemeinschaft. Genau. Halbe, ist doch ein gutes Prinzip. Ja. Und dann wünsche ich Ihnen, dass Sie 1 Million Steuern im Jahr bezahlen. Das wünsche ich Ihnen, weil das bedeutet umgekehrt, dass Sie 1 Million behalten. Ja, das ist aber nicht der Punkt. Also der Punkt, über den Sie sprechen, ist ja nicht bei denen mit 1 Million. Sondern bei denen, die in einem Einkommensbereich... Sehen natürlich 100.000 oder 50.000, nee, ne? Ist egal. Es geht um die in einem Einkommensbereich liegen, der nicht wesentlich über dem Grundeinkommen liegt. Und da liegt es, also das liegt jetzt ja dran, wie man das Steuersystem ausgestaltet. Wenn man das so ausgestaltet, es gibt eine ganze Reihe Vorschläge, die zum Beispiel sagen, von dem zusätzlich auf dem Markt erzielten Einkommen über das Grundeinkommen hinaus soll bis zu einer zu definierenden Grenze 50% abgegeben werden und 50% können behalten werden. Es gibt einige Systeme, die so funktionieren. Man kann sich das aber auch, dann hat man, damit definiert man ja nichts anderes wie einen Steuerfreibetrag. Ja, ganz genau. So kann man auch das gesamte Grundeinkommen definieren. Ich kann das Grundeinkommen so definieren, dass in jeder Steuererklärung, die auszufüllen ist, schon drin steht 12.000 Euro Grundeinkommen und die sind steuerfrei. Und alles, was darüber hinaus verdient wird, unterliegt einer Steuer, wie immer sie ausgestaltet ist. Progressiv oder als Flatrate, wie die Piraten vorschlagen. Wir würden selbstverständlich eine progressive Steuer, wir haben da ja auch ein Modell für, nach wie vor für richtig halten. Aber davon völlig unabhängig. In diesem Sinne definiert das Grundeinkommen einen Steuerfreibetrag. Steuertechnisch. Und damit haben Sie auch keinen Transferentzug mehr. Nein, dann sind wir uns ja, also, genau. Da sind wir uns völlig einig. Das ist letztlich eine Frage, wie man dann das System ausgestaltet. In dem Moment, wenn ich das Grundeinkommen immer behalte, auch wenn ich 5 Millionen verdiene, also, ja, dann ist natürlich sozusagen dieses Problem weg. Das Grundeinkommen bleibt, aber wenn Sie 5 Millionen verdienen, müssten Sie nach unserem Modell erheblich mehr in das Grundeinkommenssystem hineinbezahlen, als Sie daraus bekommen. Ja, ich denke auch, dass, Das ist gerade halt die kleine Diskussion darüber, ob wir eine progressive Steuer nehmen oder ob wir eine Flatrate nehmen. Da hatte ich auch gestern noch eine Diskussion. Natürlich kann man auch darüber diskutieren, ob jemand, der also in dem unteren Einkommensbereich ist, ob er dann nicht von vornherein 50% Steuern abverlangt bekommt oder ob er dann halt mit 15% anfängt. Aber das sind Sachen, die man ausdiskutieren kann, was besser ist. Aber entscheidend ist, und das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen, das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen hat den großen Vorteil, dass es erstmal alle Menschen gleich behandelt. Mhm. Ja, und nicht so wie die jetzt zum Beispiel, was mir so ein bisschen bei den Linken so auf den Senkel geht, ist, dass die Reichen müssen irgendwie zur Kasse gebeten werden. Ich finde, das ist ein falscher Ansatz. Ich meine, wenn wir hingehen und würden jedem Menschen 1000 Euro Grundeinkommen auszahlen, also diese 12.000 Euro im Jahr, und dann eben auch verlangen, dass jeder ganz klar die Steuern zahlen muss, die er auch zu zahlen hat, und das eben durch eine ganz einfache Steuerreform, dass jeder ganz klar sehen kann. Wie wär's mit Erbschaftssteuer? Ich finde, es sollte eine ganz simple Art der Steuer sein. Wie wir das machen, das können wir auch diskutieren. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wir können es über die Einkommensunternehmenssteuer machen. Wir können über eine Konsumsteuer machen. Wir können einfach aber also noch einmal, was der springende Punkt ist und worauf hinaus wollte, ist, dass dieses Grundeinkommen erstmal alle Menschen gleich behandelt. Ja. Und das, finde ich, ist ein entscheidender, wichtiger Punkt in der ganzen Debatte. Ja, nicht nur das, man kriegt darüber die Neiddebatte weg. Wir haben in der ganzen Sozialhilfe, Sozialtransfer-Debatte immer diese Neidgeschichte. Warum kriegt der was ich nicht kriege? Das ist weg, wenn man das Grundeinkommen als wirtschaftsbürgerliches Grundrecht begreift, auf das alle einen bürgerrechtlichen Anspruch haben. Das ist eine vollkommen andere Ebene. Wenn ich dazu kurz noch was sagen darf, also auch wenn ich mich jetzt hier muss ich auf die normative Ebene begebe. Wollen wir gleich hier reinspringen? Ja, also ich habe da eine etwas andere Perspektive drauf, weil ich es durchaus der Meinung bin, dass man Menschen, die jetzt durch die Zufallslotterie, entweder die genetische oder die des Lebens oder die der Eltern, die unterschiedlich dabei Glück haben oder Pech haben, dass man die auch unterschiedlich behandeln sollte. Ich bin schon der Meinung, dass jemand, der nun, weil er Glück gehabt hat im Leben und irgendwie gut aufgewachsen ist und vielleicht auch mit Intelligenz gesegnet ist, ist deshalb, wer einfach hat, ein hohes Einkommen zu erzielen und jemand anders hat Pech im Leben, hat diese Chancen nicht oder er hat einen Unfall, wie auch immer. Ich finde nicht, dass man das gleich werden sollte. Ich finde, es genau die Aufgabe des Sozialstaates ist, diese Unterschiede auszugleichen. Und er hat eine Versicherungsfunktion und nämlich genau die nun mal Pech hatten, ja, zu versichern gegen genau diese Ereignisse. Und von daher würde ich auch aus einer normativen Perspektive diese Vorstellung, dass wir alle gleich behandeln sollen, die würde ich in dem Sinne durchaus ablehnen, weil das natürlich, ich stelle mir, also es gibt ja von Harsanyi und Rawls diese Vorstellung, wir treffen uns, bevor wir auf die Welt kommen, in einem Raum und überleben uns, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, wenn wir auf die Welt kommen. Ja, wollen wir in einer Welt leben, wo die Ungleichheit, wo der eine hat Glück, der andere hat Pech, ausgeglichen werden, ja, oder wollen wir in einer Welt leben, wo sie nicht ausgeglichen werden? Und wenn wir das ex ante uns darüber abstimmen, dann wird wahrscheinlich ex ante, wenn wir noch nicht wissen, ob wir Glück haben später oder Pech haben, wenn wir sagen, wir wollen lieber in einer Gesellschaft leben, in der diese Unterschiede ausgeglichen werden. Und das heißt natürlich, dass dann auch tatsächlich die, die Glück haben, zur Kasse gebeten werden und die, die Pech hatten, die werden sozusagen versichert und bekommen etwas. Und von daher finde ich das eigentlich einen wichtigen Ansatz. Und von daher habe ich auch gewisse normative Schwierigkeiten mit diesem Prinzip des bedingungslosen Grundeinkommens aus dieser normativen Perspektive. Ja, aber das ist doch das, was Sie vorschlagen, ist doch genau das bedingungslose Grundeinkommen. Ich meine, wir machen ja nichts anderes, also mit dieser Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, machen Sie nichts anderes, als zu sagen, wir als politische Gemeinschaft, was weiß ich, Nation oder was auch immer, genehmigen uns gegenseitig, also ne, ich gestehe Ihnen ein bedingungsloses Grundeinkommen zu, wie Sie mir. Was wir machen ist, wir bestimmen eine Behörde, von mir ist das Finanzamt, und sagen, okay, sammel du mal die Steuern ein aus den Einkünften, die jeder Einzelne unterschiedlich generiert. Dann machst du einen Topf und verteilst erstmal an alle gleich einen bestimmten Betrag, der sicherstellt, dass eine soziokulturelle Teilhabe davon möglich ist. Und danach gibt es immer noch Unterschiede. Klar gibt es dann Unterschiede. Sie sagten ja schon, wer hatte eben Glück hatte, der wird eben vielleicht doch am Starnberger See seine Villa haben oder von mir aus auch nur eine Dreizimmerwohnung irgendwo in einer Großstadt. Und jemand anders wohnt halt eben irgendwie anders und hat vielleicht weniger materielle Möglichkeiten. Aber die Basis, die Grund, das Fundament, das ist bei allen gleich. Das ist, glaube ich. Aber warum soll die Gesellschaft jemanden wie mir, ich habe Glück gehabt im Leben, ja, ich habe. Weil sie nicht wissen, ob sie morgen vielleicht schon Pech haben. Und wenn sie aber von vornherein wissen. Ja, aber jetzt bin ich in der Situation, wo es mir gut geht. Warum soll der Staat mir jetzt ein Grundeinkommen geben? Schauen Sie, das Ding ist, Sie würden ja über, das sagt ja der Werner eben schon, Sie würden ja am Jahresende ohnehin über Ihre Steuererklärung einen Großteil dessen, was Sie als BGE erhalten, wieder zurückbezahlen. Praktisch. Ja, faktisch. Nein, es wurde eben gesagt, es wird nicht angerechnet. Es wurde eben genau gesagt, es gibt keine Anrechnung. Es ist der Freibetrag. Ne? Es aber findet keine Schauen Sie, machen wir es mal in Zahlen. Sie bekommen 1.000 Euro im Monat bedingungsloses Grundeinkommen. Sagen wir mal, ich habe jetzt keine Ahnung, was ein Professorengehalt ist, Sie bekämen 5.000 Euro im Monat dazu. Das erwirtschaften Sie. Das ist durch Ihre Intelligenz, durch Ihre Arbeit, durch Ihre Fähigkeit, können Sie das halt generieren. Dann würden Sie... Angenommen, wir würden mit einer Flatrate 50% oder so arbeiten, dann würden Sie halt 2.500 Euro an Steuern bezahlen. Damit würden Sie für 2,5 Personen das BGE finanzieren. Das ist doch wunderbar. Nee, das ist aber genau in meinen Augen sehr transparent und sehr gerecht und sehr simpel vor allen Dingen. An das dem Punkt halt bin ich gar nicht mehr bei euch. Das ist in Ordnung. Bin ich vollständig bei Ihnen. Ja. Ich will es auf einer anderen Ebene vergleichen, weil dann das, glaube ich, klarer wird, weil wir es dort kennen. Im Bereich der Wirtschaftsbürgerlichkeit kennen wir es nicht und da ist es uns fremd. Aber wir haben auf der Ebene der staatsbürgerlichen Grundrechte genau dieselbe Debatte gehabt um das Wahlrecht. Wir haben in der Wahlrechtsfrage strukturell dasselbe Problem vorliegen in der politischen Teilhabe, in der politischen Mitbestimmung und Mitentscheidung, wie wir es in der ökonomischen Teilhabe bei der Grundeinkommensfrage vorliegen haben. Und unsere Gesellschaften haben sich vor über 100 Jahren dafür entschieden, meistens, nicht alle, manche haben länger dafür gebraucht, vor über 100 Jahren dafür entschieden, zu sagen, eine gewisse Basis an politischer Beteiligung und Mitbestimmung steht allen Menschen als Menschenrecht, als staatsbürgerliches Grundrecht zu, nämlich das Wahlrecht. Mal abgesehen davon, dass man also bei bestimmten Straffälligkeiten das für eine Weile verlieren kann, ist das im Prinzip ein unhinterfragbares staatsbürgerliches Recht für alle. Das führt nicht zu einer tatsächlich gleichen Teilhabe aller an den politischen Entscheidungen, sondern da gibt es große Unterschiede. Zum Teil aufgrund der eigenen Bemühungen und Anstrengungen, zum Teil aber auch, weil man Pech oder Glück hatte im Leben. Und das wird politisch ausgeglichen durch das Streikrecht, durch die Koalitionsfreiheit und verschiedene andere Dinge, werden diese politischen Einflussmöglichkeiten, die für die einen stärker und für die anderen weniger stark sind, allein aufgrund dessen, in welche Familie sie hineingeboren worden sind, ja, werden die ausgeglichen. Ob diese Ausgleichsmechanismen ausreichen, ist eine vollkommen andere Debatte. Aber vom Anspruch her gibt es diesen Versuch. Genauso würde ich das beim Grundeinkommen auch sehen. Ein Minimum an an wirtschaftsbürgerlichem Grundrecht, die Möglichkeit, dich anständig zu ernähren und gesellschaftlich teilzuhaben, die steht jedem Menschen qua Menschenrecht zu. Und alles, was darüber hinaus an ökonomischen Unterschieden zwischen den Menschen entsteht, muss selbstverständlich in einem bestimmten Rahmen ausgeglichen werden. Ich kann überhaupt nichts mit der Vorstellung anfangen, aber wirklich gar nichts, dass derjenige, der außer dem Grundeinkommen noch 100 Euro im Monat verdient, davon die Hälfte abgeben soll und der 100 Millionen im Monat verdient, auch die Hälfte abgeben soll. Damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen, weil der Staat andere Aufgaben und die Gesellschaft andere Aufgaben auch ökonomisch noch hat, als nur ein Grundeinkommen zu bezahlen. Und all diese anderen Aufgaben müssen nach Leistungsfähigkeit finanziert werden und nicht nach der Hälfte oder nach einem Viertel. Also Flatrates sind ein absolut neoliberales Modell, mit dem man die ökonomischen Unterschiede festschreibt und damit vollkommen konterkarierend zu der Idee eines Grundeinkommens. Ja, ich glaube, dass halt eben die Einkommensverteilung keine, also nicht notwendigerweise zusammenhängt mit einem BGE. Das ist, da sind wir uns tatsächlich nicht einig, Werner. Aber ich finde das auch nicht weiter schlimm, weil wir sonst viele Übereinstimmungen haben. Aber nochmal auf den Kern zurückzukommen. Aber bezogen auf das Wahlrecht, dass jeder erstmal das Recht hat zu wählen. Das ist ja, steht ja außer Frage. Mhm. Und es steht auch außer Frage, dass jeder das Recht hat auf ein Grundeinkommen. An dem Punkt sind wir uns völlig einig. Sind wir vollkommen einig. Jetzt geht es nur noch darum, ist das jetzt so, dass wir dann wirklich noch diese Differenzierung machen, dass jemand, der halt schlechte Startchancen hat oder ein Handicap hat, dass der also vom Staat mehr Unterstützung benötigt als jemand, der eben von vornherein gute Startchancen hat. Das sind natürlich Diskussionen, da bin ich dabei. Also ich meine, wie wir das nachher noch auskleiden, wie wir das umsetzen. Also das, das ist natürlich noch ein Diskussionsgegenstand. Aber noch einmal die Kernaussage, die ja im Raum steht, ist, dass wir erst einmal zu dieser Idee hinkommen müssen, dass jeder das Recht hat auf ein Grundeinkommen. Und das ist noch ein ganz dickes Brett, was da durchgeboren ist. Ja? Und deswegen, also es gibt so einige Punkte, wo dann Leute, wenn man da draußen immer anfängt zu diskutieren, wer soll das finanzieren? Das ist immer auch ein Punkt. Und da ist ja eben schon was ganz Tolles angesprochen worden. Ich sag das auch jedes Mal, wenn man in diese Diskussion hineinkommt, stellt euch mal vor, ihr habt also 1000 Euro Grundeinkommen pro Monat. Und dann frage ich immer, was könnt ihr da von diesem Geld, was könnt ihr da zurücklegen, also sparen. Also für mich ist das Sparen der einzige Weg, sagen wir mal, das Geld aus dem Geldkreislauf erstmal rauszuziehen. Im Prinzip, ja, ist ja so. Nein, ist doch umgekehrt. Da kommst du erst recht rein. Da kommt es aus dem Konsumfonds raus und in den Investitionsfonds. Da wird das nicht mehr umgesetzt in gutes Essen und eine anständige Kleidung, sondern da geht es an die Finanzmärkte. Oder du legst es unter das Kopfkissen. Wenn du das nicht tust, wenn du es auf die Bank trägst, tust du es in den Geldkreislauf, in den Finanzgeldkreislauf hinein. Gut, dann geht es in den Finanzkreislauf, ja. Aber dann fängt das Geld an, sich selbst zu arbeiten. Ja, nee, nur Menschen arbeiten, Geld arbeitet nicht. Ja, aber im Prinzip ist es heute so, dass das Geld auch, wenn man das eben entsprechend anlegt, dass es aus sich selbst raus vermehrt. Das ist ja gerade der Punkt, worüber wir gerade auch diskutieren könnten, warum das so ist, dass das Geld aus sich selbst heraus sich das vermehrt, wenn man es auf die Bank legt. Aber nochmal als Kritikpunkt, nicht als Zustimmung. Nein, als Kritik. Das war nicht ganz klar. Und nochmal aber auf diese Aussage mit den 1000 Euro. Das ist ja so, dass die eigentlich vollkommen wieder ausgegeben werden. Das heißt also, über Konsumsteuer, über Einkommenssteuer, Unternehmenssteuer fließt ja ein Großteil dieses Grundeinkommens ja wieder zurück in den Staat. Es wird dann nur ein Teil davon vielleicht anderweitig benutzt, dass da jemand halt, wenn er halt Miete verlangt, dass er dann dieses Geld halt anlegen kann. Aber aus der Miete heraus, wenn das auch ein Einkommen ist, wird ja auch versteuert. Also das ist auch ein Punkt und das ist immer eine Debatte, wo ich meine, wo darüber nicht wirklich nachgedacht wird. Dass also bei 1000 Euro, dass der größte Teil wieder zurückfließt in den ans Finanzamt, wenn man es mal pauschal so sagen kann. Und das andere ist auch wieder die Debatte, ist das denn wirklich so, dass 80 Millionen Menschen 1000 Euro bekommen? Das haben wir ja eben diskutiert. Das ist nicht so. Es ist ja, wir haben heute eigentlich auch schon ein Grundeinkommen. Das ist nicht bedingungslos. Mhm. Aber jeder, der eben von Sozialhilfe leistet, der Hartz-IV-Empfänger ist, bekommt vom Staat eine Existenzsicherung. Und ich sag mal so, es ist ja nicht so, dass wir jetzt deswegen am Hungertuch nagen. Im Gegenteil, die Steuereinnahmen sind horrend im Moment. Also da freut sich jeder Finanzminister im Augenblick, was er einsammelt. Und die Frage, die wir natürlich stellen müssen, wenn wir auf das Grundeinkommen abzielen, wie wollen wir es später tatsächlich gerecht finanzieren? Und das geht nur, indem man hingeht und sagt, wir müssen gucken, dass wir eine einfache Art der Veranlagung im Steuerrecht, dass wir das durchbekommen. Bevor wir zum Thema Finanzieren kommen, wollte ich zuerst noch klarstellen, dass das Grundeinkommen etwas ist, was wir wollen. Das ist ja noch zuerst die normative Frage, was sind die Anreize, was sind die Effekte auf die Arbeitsanreize. Ich wollte noch kurz einen Ausschnitt aus einem Artikel, was in der letzten Woche in der neuen Züricher Zeitung erschien, lesen. In der Schweiz ist ja im Moment eine Volksinitiative, ist es gelungen, dass die Schweizer Bevölkerung insgesamt in den nächsten 2-3 Jahren zum Thema Grundeinkommen abstimmt, wesentlich voran in diesem Thema. Und hat es hat Markus Hoffmann hat dieses Artikel geschrieben, letzten Dienstag, und er schreibt: Konsequent gedacht müsse das bedingungslose Grundeinkommen die bisherigen Instrumente der sozialen Sicherung komplett ersetzen. Die von den Initianten vorgeschlagenen 2500 Franken, was sind das so? 2000 Euro? Nein, das ist mehr. 800 Euro? Nee, das ist mehr. Deutlich mehr. Sind ja mehr als deutlich mehr. Es ist für die Schweiz, in der Schweiz liegt, wir haben im letzten Sommer, im letzten Herbst da kurz drüber diskutiert, liegt im Moment die Armutsgrenze bei etwa 2100. Ach so, also. Ne, die bei uns bei 960 ungefähr liegen würde, liegt dort bei 2100 Franken, so dass man von daher eine Vorstellung von der Kaufkraft hat. Die von den Initiativen vorgeschlagenen 2500 Franken, Grundeinkommen pro volljährige Person für Kinder 625 Franken würden aber die jetzigen Sozialleistungen in vielen Fällen unterschreiten. Deshalb gingen mittlerweile auch die Anhänger des Grundeinkommens davon aus, dass die Sozialversicherungssysteme nicht total abgeschafft werden könnten. Das bedingungslose Grundeinkommen führte somit gar nicht zum angekündigten gesellschaftlichen Paradigmenwechsel, sondern lediglich zu einem immensen Ausbau des Sozialversicherungssystems. Und dann zurück zu diesem angedeuteten Punkt, der bearbeiten will, sollte einen Arbeitsplatz haben. Zudem senke das bedingungslose Grundeinkommen die Arbeitsanreize. In Zukunft gelte nicht mehr, jeder, der kann, soll arbeiten, sondern jeder, der will, soll arbeiten. Die Folge davon sei eine Zweiklassengesellschaft, da sich Menschen mit geringen Lohnaussichten aus dem Erwerbsleben verabschiedeten. Und weiteres, aber. Das ist gerade für die Schweiz eine erstaunliche Argumentation, weil es in der Schweiz ein Mindest- und Höchstrentensystem gibt. Also die Schweizer haben 3 Säulen im Rentensystem, ein gesetzliches System, Alters- und Hinterlassenenversorgung, AHV, ein Rentensystem über die Arbeitsplätze, ein Zwangssystem der Betriebsrente und die private Zusatzversicherung. Und die AHV ist so gestaltet, wie wir uns eine Bürgerversicherung vorstellen. Das heißt, aus jedem Rappen Einkommen, den du erzielst, musst du Beiträge in die AHV zahlen. Vollkommen egal, ob du wirklich nur eine Stunde in deinem ganzen Leben gearbeitet hast und einmal ein Einkommen hattest, oder ob du vollbeschäftigt dein ganzes Leben bist und ein hohes Einkommen hast. Aus jedem Einkommen, auch aus Einkommen, das nicht aus Erwerbstätigkeit folgt. Also Mieten und Kapitaleinkommen. Aus jedem Einkommen, das du hast, musst du Beiträge in die AHV zahlen. Und jeder, der jemals Beiträge in die AHV bezahlt hat, egal wie viele, erhält eine Mindestrente von etwas mehr als 14.000 Franken im Jahr und eine Höchstrente von etwas mehr als 28.000 Franken im Jahr. Das heißt, diese Rente ist gesockelt und gedeckelt in einem relativ geringen Spielraum. Und würde normalerweise, wenn du einmal in die AHV einbezahlt hast, auch nur ein paar Rappen, dann hast du einen Anspruch auf die Mindestrente. Wer sich damit begnügt, braucht nicht mehr arbeiten gehen, im ganzen Leben nicht mehr. So ist das Argument dort. Und es führt überhaupt nicht dazu in der Schweiz. Deshalb ist das ein sehr erstaunliches Argument von dem NZZ-Autor, weil sie ja mit der RHV genau die Erfahrung gemacht haben, dass darin ein Anreiz läge, formal, wenn jeder sich ökonomisch vernünftig, wie die neoliberalen Ökonomen das definieren, utilitaristisch vernünftig verhalten würde, dann wäre es für die, die mit einem geringen Einkommen zufrieden sind, unsinnig, noch arbeiten zu gehen, wenn sie in dieses AHV-System einmal eingezahlt haben. Jetzt habe ich eine Frage, und zwar, wie sieht das denn aus, wenn jeder quasi ein Mindesteinkommen bekommt, also dieses bedingungslose Mindesteinkommen, kann das denn sein, dass dann eben halt auch das nicht verbessert wird, auch in gewisser Weise, dass also quasi diese 1000 Euro nicht mehr den Wert haben, weil es jeder hat, und dass dann eben halt, dass man dann die Kaufkraft auch nachlässt, von dem, dass man zum Beispiel, dass wenn jeder weiß, 1000 Euro hat er im Monat, dass dann eben halt entsprechend die Mieten steigen. Und umgekehrt auch, dass wenn jetzt eben halt Leute in einem Beschäftigungsverhältnis sind, dass dann eben halt Dumpinglöhne gezahlt werden, weil man eben halt sagt, okay, ihr habt ja jetzt schon ein Mindesteinkommen, um auf dem Weltmarkt zum Beispiel wettbewerbsfähig zu werden, sollte man dann eben halt die Löhne senken oder so. Und also ich beantworte das immer gerne so. Für mich sind diese 1000 Euro keineswegs der Richtwert. Diese 1000 Euro ist halt eben eine schöne magische Zahl, die in unseren Köpfen einfach eine Wirkung haben. Ansonsten es ist überhaupt noch nicht klar, wie hoch das BGE sein soll. Für mich gilt die Formel Kaufkraft mal Standardwarenkorb. Dann haben wir in etwa den Betrag. Das kann aber je nachdem sein, wie sich die Preise entwickeln, kann das wesentlich unter 1000 Euro liegen oder wesentlich drüber. Das kann ich heute überhaupt nicht vorhersagen. Nein. Erst müssen wir uns gesellschaftlich darüber einig werden, dass wir ein BGE haben wollen. Und dann eben in meinen Augen mit der Forderung verbunden, ganz klar, Kaufkraft mal Standardwarenkorb. Und dann hängt es zum Beispiel auch noch davon ab, ob es bestimmte öffentliche Leistungen gebührenfrei gibt. Also die Piraten fordern gebührenfreie eine ÖPNV, die Linken fordern eine gebührenfreie Infrastruktur. Ob man zum Beispiel, wie hoch dann der Betrag insgesamt werden muss. Also ich kann nichts über den Betrag sagen. Was ich sage nur, es muss halt teilhabesichernd sein. Das ist die Definition, die Forderung. Was du aber sagen kannst, da ist die Frage ja völlig richtig. Also es sind ja zwei Fragen, die du gestellt hast. Die erste Frage ist da ja völlig richtig, also die Implikation der ersten Frage. Wenn du hingehen würdest, lass uns bei den 1000 Euro bleiben. Du hast recht, über den Betrag kann man formal nichts sagen. Aber lass uns dabei bleiben. Wenn du hingehen würdest und beschließen würdest im Deutschen Bundestag ab 1.1.2016, oder 2015 bekommt jeder 1000 Euro Grundeinkommen, dann hättest du einen Inflationsprozess auf einen Schlag, der immens wäre. Weil du mit einer solchen Umverteilung, natürlich guck dir die Durchschnittseinkommen in Deutschland an, ja, eine erhebliche zusätzliche Kaufkraft auf einen Schlag in den Markt bringst. Das führt dazu, dass Leute bereit sind, für Dinge Preise zu bezahlen, die sie bisher nicht bereit waren, weil sie sich dann erlauben können. Und das genau ist Inflation. Das ist vollkommen klar und darüber wird in der Grundeinkommensszene leider fast nicht nachgedacht. Eine implizite Antwort auf das Problem hat Gernot eben gegeben, als er das Koblenzer Modell vorgestellt hat. Das ist bei uns ja genauso. Wir haben ja unsere Überlegungen noch ausführlicher aufgeschrieben. Das liegt da hinten aus. Die Antwort besteht darin, dass genau das nicht passieren wird, was ich jetzt als Voraussetzung genannt habe. Niemals wird der Bundestag hingehen und beschließen, ab 1. Januar nächsten Jahres kriegt jeder 1000 Euro. Das ist die letzte Idee, die man haben kann, darüber, wie ein Grundeinkommen eingeführt würde. So wird es ganz sicher nicht eingeführt. Sondern ein Grundeinkommen wird schrittweise in bestimmten Etappen eingeführt werden und folgend den bestehenden Sozialsystemen, die schon da sind, wenn nicht massive gesellschaftliche Umbrüche und Verwerfungen entstehen. Aber unter normalen Bedingungen wird das so sein. Und dann wird man beispielsweise als ersten Schritt eine Kindergrundsicherung einführen. Es gibt jetzt schon ein Kindergeld, was ja bedingungslos an alle gezahlt wird. Und eine Reihe von Verbänden schlagen eine Kindergrundsicherung in Höhe von 536 Euro vor. Diese 536 orientieren sich an bundesverfassungsgerichtlich definierten Mindestexistenzsicherungen, sind eigentlich zu niedrig, aber da sie vom Verfassungsgericht definiert sind, politisch nicht in Frage stellbar. Ja. Dieses Modell würde, wenn alle unter 27-Jährigen dieses Geld bekommen würden, vorrangig vor allen anderen Sozialleistungen, also nicht verrechnet mit Hartz IV und Sozialhilfe, alle unter 27-Jährigen, würde das einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf von unter 30 Milliarden Euro im Jahr haben. Alles andere sind damit zu verrechnende Dinge. Man hätte Kinderarmut vom Tisch, hat eine überschaubare Finanzierungsgröße und hat davon keinen inflationären Schub. Ja? Und zu einem späteren Zeitpunkt führt man die Berechtigung ein, alle 10 Jahre ein Sabbatjahr zu machen unter Fortzahlung der Gehälter. Und zu einem späteren Zeitpunkt führt man eine Mindestrente für alle ein. Ja? Dann hast du ganz andere Abläufe und so kann man das Inflationsproblem adressieren. Ob man es so schon gelöst hat, müsste ernsthaft diskutiert werden. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, eine völlig andere Frage. Was passiert mit dem Preis der wahren Arbeitskraft, wenn du ein Grundeinkommen von 1000 Euro hast? Du hast das Beispiel genannt und das wird so passieren. Ist vollkommen klar. Der Chef wird zu bestimmten Angestellten gehen und sagen, du hast mir immer erzählt, du musst 1500 Euro haben, um gut leben zu können. Die musste ich dir bisher bezahlen. Jetzt hast du schon 1000. Ich leg noch 1000 drauf. Ja, dann hast du 500 mehr und ich spare 500. Das ist doch ein faires Geschäft. Und es wird Angestellte sagen, die sagen, ja, das geben, die sagen, ja, das ist ein faires Geschäft. Das machen wir so. Aber der Angestellte hat seinerseits auch die Möglichkeit, zu seinem Chef zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt schon mal 1000 Euro, die nächsten 6 Monate komme ich damit gut parat. Ja, wenn du deine Arbeitsbedingungen hier nicht vollständig änderst, komme ich morgen nicht mehr. Und es wird auch Leute geben, die das tun. Und welcher Effekt davon gesellschaftlich dominant sein wird, wissen wir jetzt nicht. Aber es wird beides geben. Man hat die Möglichkeit, Nein zu sagen. Ja. Das Entscheidende ist ja, es ist ja nicht nur der Angestellte, der die 1000 Euro BGE bekommt, sondern der Angestellte weiß ja auch, dass sein Chef ebenfalls 1000 Euro BGE erhält. Also, wenn das ein Chef mit viel Geld ist, ist das egal. Wenn das aber zum Beispiel mit was? Mit viel Geld ist, ist das egal. Wenn das aber zum Beispiel. Das ist schon richtig, aber das ist im Sinne von wegen, wie viel Gewinn er denn erwirtschaften muss, damit sich der Betrieb weiterhin trägt. Natürlich. Also, ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, wo ich dann sagen kann, so, was machen wir miteinander aus? Das ist bei dem Handwerksmeister. Ne? Ja, genau. Gerade ganz oft Mindestlohn und wie sollen die kleinsten handwerklichen Betriebe im Ostdeutschland das bezahlen? Die Debatte kennen wir ja. Und da ist ja auch ein bisschen was dran. Ne? Wenn jeder den Mindestlohn bekommen muss, also ich arbeite ehrenamtlich in der Informationsstelle Lateinamerika in Bonn mit und wir haben regelmäßig so für 4 bis 6 Wochen Praktikantinnen und Praktikanten, die bei uns lernen, wie man Zeitung macht, die irgendwas mit Lateinamerika studieren und die lernen bei uns was über Lateinamerika und können ihr Kenntnis, die sie da haben, einbringen und lernen, wie man Zeitung macht. Wir könnten denen nichts zahlen. Wir kriegen gerade, also wir müssen selber Geld mit raus aus unserer eigenen Tasche nehmen, um überhaupt die Zeitung produzieren zu können. Wenn es einen ausnahmslosen Mindestlohn gäbe, müssten wir denen 8,50 Euro die Stunde bezahlen. Das können wir nicht, dann hätten wir keine mehr. So, das trifft auch eine Reihe anderer. Es gibt eine Reihe Handwerksbetriebe, bei denen das, was sie erwirtschaften, vielleicht gerade reicht, um einen Gesellen zu bezahlen und vielleicht auch noch einen Lehrling auszubilden, aber dann hat der Chef nichts mehr zu leben oder umgekehrt. Wenn die alle ein Grundeinkommen bekommen, ist das überhaupt kein Problem mehr. Ja. Ne? Insofern ist ein Grundeinkommen an der Stelle auch die Ermöglichung von wirtschaftlicher Tätigkeit, die heute unter extremem Druck steht. Ganz genau. Ganz ja, und ergänzend noch, also wenn man in der Kommunalpolitik sich umschaut, es gibt bei uns oder auch hier in den Städten wahrscheinlich überall Läden, die leer stehen. Es rentiert sich nicht mehr, bestimmte Geschäfte aufrechtzuerhalten. Wenn wir aber ein Grundeinkommen hätten, dann wäre ja die Existenzsicherung da und man könnte dann, also einfacher ausgedrückt, der Schritt in die Selbstständigkeit wird durch ein Grundeinkommen wesentlich erleichtert. Keine Angst haben musst. Ja, ja? Und ich glaube, dass es auch ein Schub geben wird, dass Leute etwas machen, was sie sich vorher gar nicht vorstellen konnten. Also, dass sie anfangen, irgendwas zu produzieren, wo sie sagten, ich kann jetzt nicht momentan produzieren, weil ich muss ja für meine Kinder erstmal arbeiten gehen. Und dieser Druck, wenn man den rausnimmt aus dieser Gesellschaft, der Zwang zur Arbeit, dass dann auch eine Innovation kommt von den Leuten selber heraus. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, weil die Anforderungen in unserer Gesellschaft, die werden enorm. Sie werden immer weiter ansteigen. Und wir brauchen diese Flexibilität. Ich war gestern in einer Diskussionsrunde, da ging es um Bildung. Da wurde auch die Forderung gestellt, wir müssen auch in der Art und Weise, wie wir praktisch uns Wissen aneignen, dann müssen wir auch flexibler werden. Wir müssen die Möglichkeit haben, dass Leute, wenn sie zum Beispiel mit 35 Jahren haben sie Architektur studiert und haben einen Beruf gemacht und stellen fest, ich möchte jetzt doch was anderes machen. Diese Möglichkeit muss da sein. Die Möglichkeit muss dann da sein, dass derjenige sagt, okay, ich gehe jetzt mal raus aus meinem Beruf, gehe wieder an die Universität, lerne noch mal was anderes, weil ich der Meinung bin, dass ich dann der Gesellschaft wesentlich mehr beibringen kann, als wenn ich jetzt hier mein Leben lang Architekt bleibe. Und diese Flexibilität, die brauchen wir in Zukunft. Und ich denke, dass das Grundeinkommen dazu der richtige Weg ist. Ist das Grundeinkommen eine neoliberale Forderung? Das wird auch öfters so. Das liegt doch dran, wie es ausgestaltet ist. Das habe ich da eben an dem Punkt negative Einkommensteuer ja schon versucht zu sagen. Ja. Das Grundeinkommen ist dann eine neoliberale Forderung, wenn es darauf hinausläuft, die Leute mit einem Geldbetrag auf dem Markt alleine zu lassen. Und darauf läuft es manchmal hinaus. Es ist es dann nicht, wenn es auf eine andere Form der Gesellschaftlichkeit zielt, was Gernot jetzt zuletzt angesprochen hat, die Frage, dass man befähigt wird, die Dinge zu tun, die man besonders gerne mag und die man besonders gut kann. An dem Punkt hat das mit Neoliberalismus nichts zu tun. Aber dort, wo Leute mit einem niedrigen Geldbetrag auf dem Markt, also mit einem Geldbetrag, der so niedrig ist, dass du dir immer noch nicht erlauben kannst, die Dinge zu tun, die du gerne magst und die du gut kannst. Wenn du die damit auf dem Markt alleine lässt, dann ist es, das ist genau die neoliberale Vorstellung. Bring die Leute in eine Situation, dass sie ihre Arbeitskraft um jeden Preis verkaufen müssen. An dem entscheidet sich das, ob das Grundeinkommen neoliberal ist oder ob es fortschrittlich ist. Genau an dem Punkt. Es entscheidet sich an der Höhe, ansonsten nichts. Ich kann auch was dazu sagen, also zu dieser Selbstständigkeit, also nur so ein Kommentar. Ich glaube nicht, dass die Läden, die jetzt momentan leer sind, dass das bedingungslose Grundeinkommen daran was ändern wird. Das ist ein anderes Problem, glaube ich, dass die Leute lieber woanders ihr Angebot befriedigen. Oder das, was sie gerne hätten. Und ich weiß nicht, es gibt auch, glaube ich, eine Menge Leute, die irgendwie Start-ups aufbauen und scheitern, trotz dessen, obwohl es kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Also die Möglichkeit, sich selber was aufzubauen, ist da. Aber meine Frage ist im Prinzip nochmal eine ganz andere. Die geht so eher in diese Finanzierungsgeschichte, weil mir ist nicht ganz klar bei den verschiedenen, also es gibt jetzt einmal hier in der Runde, glaube ich, verschiedene Modelle von bedingungslosem Grundeinkommen. Und was mir jetzt ganz wichtig wäre, ist es jetzt ein Modell, was neben existierenden Sozial-, also so Sicherungsmodellen, dass man Geld bekommt, wird das zusätzlich angeschafft oder wird das irgendwie umgelenkt und werden die anderen Sachen, die Versicherungen, werden die abgeschafft und gehen die dann da drin auf oder bleiben die erhalten? Weil wenn es so ist, dass das irgendwie nur umgelenkt wird, also wenn es darauf aufgebaut wird, wenn jetzt noch irgendeine Behörde ausgerufen werden muss oder eine Behörde sich mehr damit beschäftigen muss, dann entstehen ja auf jeden Fall noch Kosten. Und das gibt es eben auch so ein bisschen die Finanzierungssache. Der Kosten ist der Behörden und der Bürokratie ist eigentlich bei allen Modellen mit dabei. Unterschiede gibt es ganz deutlich in der Frage, soll ein Grundeinkommen eine ökonomische Umverteilung darstellen oder nicht. Das von Felix erwähnte solidarische Bürgergeld von Althaus und dieser CDU-Kommission, Philipp Missfelder war ja da stellvertretender Vorsitzender, und Missfelder sagt sehr ganz klar und eindeutig, für ihn ist das Wichtigste am bedingungslosen Grundeinkommen, an der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, dass man damit, ich zitiere wörtlich, den größten Moloch beseitigen kann, den die deutsche Sozialgeschichte je hervorgebracht hat, nämlich die gesetzliche Krankenversicherung. Da geht es wirklich nur darum, nicht ökonomische Umverteilung zu machen, sondern die Sozialtransfers zu vereinfachen. Da wird die Rentenversicherung abgeschafft, da wird die Krankenversicherung abgeschafft, da wird die Pflegeversicherung abgeschafft. Da bleibt von all dem nichts übrig. All das musst du, wenn du mehr als das Grundeinkommen haben willst, das solidarische Bürgergeld haben willst, auf dem Markt organisieren. Das musst du dir zusätzlich kaufen. Es gibt eine systematische Berechnung dieses Modells von Thomas Straubhaar, die darauf hinauslief, sind jetzt fast 10 Jahre her, wo er das gerechnet hat, die darauf hinauslief, dass alle öffentlichen Hände mit der Einführung eines Grundeinkommens, wie er sich das vorstellt, zusammengenommen 50 Milliarden Euro jährlich sparen würden. Also nur eine andere Organisation der Sozialtransfers, sonst nichts. In allen fortschrittlichen, allen emanzipatorischen Modellen ist das so nicht vorgesehen. Es gibt aber Unterschiede, deutliche Unterschiede, was an Sozialleistungen in ein Grundeinkommen aufgehen soll. Sie hatten es zum Teil angesprochen. Also aufgehen tun in allen Modellen die bisherigen direkten Sozialtransfers. Sozialhilfe, Hartz IV, BAföG, Kindergeld, die gehen überall auf. Das ist doch logisch. Ansonsten haben die einzelnen Organisationen ihre eigenen Vorschläge. Bei uns ist es so, dass wir sehr deutlich sagen, Sozialversicherungen müssen bleiben. Unbedingt. Auch als umlagefinanzierte Sozialversicherung über das Grundeinkommen hinaus die Rente. Weil es darum geht, möglichst viel Geld in die Umlage und möglichst viel Geld aus der Kapitaldeckung raus, möglichst viel Geld in die öffentlichen Rentensysteme und möglichst viel aus den privaten rauszukriegen. Schon aus finanzmarktpolitischen Regulierungsgründen, aber auch aus Gerechtigkeitsgründen. Wir sagen sehr deutlich, die öffentliche Infrastruktur muss so weit ausgebaut werden wie möglich. Infrastruktur darf nicht nur begriffen werden als öffentlicher Nahverkehr, sondern als Mobilität überhaupt außer dem Flugzeug. Infrastruktur muss begriffen werden als ein Mindestkontingent an Energie, muss begriffen werden als Kommunikationssysteme, kann begriffen werden als Wohnen. Und all dies, wenn es nicht am Markt kaufen muss, senkt den Betrag des Grundeinkommens. Senkt die materielle, die monetäre Komponente der Versorgung der Menschen und ersetzt es durch eine strukturelle Bildung, all das. Das sehen andere aber sehr anders. Auch im Netzwerk Grundeinkommen gibt es Positionen, die sagen, ich will keine anständige Bildung. Das will ich selber entscheiden. Ich will mir das nicht staatlich vorschreiben lassen. Ich will keine Rentenversicherung. Ich will nur surfen in Malibu. Sonst nichts. Dafür brauche ich ein Geld und das reicht mir. Das Geld soll möglichst viel sein und Schluss. Diese Positionen gibt's auch. Diese Debatte gab es tatsächlich vor 10 Jahren bei der Einführung des Semestertickets. Ja. Gab es eine ähnliche Debatte, ja, die damals in meinen Augen zum Glück eindeutig entschieden worden ist. Und ich glaube halt eben daran, dass wir diese Forderung erweitern müssen auf die gesamte Bevölkerung und nicht nur auf einen Teil der Bevölkerung, wo man halt eben zum Beispiel ticketlosen ÖPNV anbietet. Aber eben, wie ich eben sagte, wie die Forderung der Linken ist, halt weit, weit darüber hinaus, ja, gebührenfreie Infrastruktur. Also deine Erklärung finde ich extrem gut, gefällt mir sehr schön, danke. Gibt es denn Formulierung? Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, es ist natürlich so, dass sich schon in diesem Konzept natürlich ja auch sehr stark ja staatskritische Töne manifestieren. Und da berührt sich natürlich irgendwo, ich sag mal, sehr stark neoliberale Konzepte auch mit Konzepten, die sonst weit eher links auch zu finden sind. Und nicht zuletzt dessen, habe ich damit auch bestimmte Probleme, also genau mit dieser Abschaffung sämtlicher, also nicht sämtlicher, wir haben es ja eben gerade nochmal spezifiziert, es gibt auch nicht mehr Vorschläge, aber diese Überlegung, dass man beispielsweise dann Wohngeld, BAföG, die auf spezifische, ja, und viele andere Leistungen, die auf spezifische Situationen zugeschnitten sind, dass man die alle abschafft und sagt, das wollen wir alles nicht mehr, ja, das ist zu viel Bürokratie, da ist der Staat, greift ja überall ein. Das halte ich für nicht so eine gute Idee, weil ich der Meinung bin, Bildung sollte man durchaus subventionieren auf eine bestimmte Art und Weise, weil man letztlich auch dadurch die Produktivität erhöht, die schöpft der Staat dann wieder ab in Form von höheren Steuern später. Ja, das ist eine gute Idee. Wenn jemand in der Stadt wohnt, wo die Mieten teurer sind, dann ist es vielleicht auch angebracht, dem in Anführungsstrichen eine bestimmte Leistung zukommen zu lassen, damit er sich auch dann dort auch seine Wohnung leisten kann. Mhm. Und das alles über einen Kamm zu scheren, halte ich erstmal a priori nicht für eine gute Idee. Dann hat man natürlich das Problem, dass man halt natürlich die Bürokratie braucht, um das letztlich zu prüfen. Aber in den meisten Konzepten bei uns, bei den Linken, bei euch auch, steht ja ausdrücklich drin, Sonderbedarfe bleiben. Ja, wobei ich da auch entgegen meiner Parteimeinung würde oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Sonderbedarfe bleiben. Ja, ja. Also ich meine, die Sonderbedarfe. Mal irgendjemand sagte eben zum Beispiel im Falle von Behinderungen, Unfällen und so weiter und so weiter. Das ist für mich ganz selbstverständlich. Wo ich zum Beispiel nicht irgendwie meiner Parteimeinung angeschlossen bin, ist zum Thema Wohngeld. Also ich glaube, wenn wir ein einheitliches bedingungsloses Grundeinkommen auszahlen, können wir gleichzeitig auch strukturschwache Gebiete damit stärken, weil eben die Menschen vielleicht dann eben auch bereit sind zu sagen, okay, dann ziehe ich mal irgendwie, was weiß ich, aufs Land oder in Gebiete, die jetzt irgendwie fast entvölkert sind, wie Mecklenburg zum Beispiel. Das sehe ich anders. Also ich glaube, mit dem DGE brauchen wir dann kein Problem. Dann habe ich auch immer das Problem, dass ich weiterhin, da muss ich weiterhin die Bürokratie vorhalten. Nochmal bitte, wenn die Sonderbedarfe bleiben, dann muss ich auch... Das ist richtig, die werden, aber sie werden, also ich meine, wir sind uns doch wohl einig darüber, dass sie erheblich geringer dann ausfallen. Sie brauchen doch nur noch für die besonderen Situationen, das wird dann auch mit Bedürftigkeitsprüfung durchgeführt, brauchen sie dann nur noch die Sozialsysteme. Der Rest, wie das, was heute irgendwie Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe und so weiter, das wird doch nicht mehr gebraucht. Und ich wäre zum Beispiel sehr dafür, da auch das BAföG mit einzubeziehen und zu sagen, Bildung ist Allgemeingut, muss jedem zugestanden werden und muss jedem zur Verfügung stehen und darf nicht mit irgendwelchen Gebühren versehen sein. Also das wäre meine Überzeugung. BAföG ist ja keine Gebühr. Also BAföG ist ja ein Sozialtransfer wie Hartz IV oder... Ja, ist klar, aber ich meine jetzt die Möglichkeit zu lernen, Bildung zu konsumieren, aufzunehmen, die muss gebührenfrei sein. So. Und dann brauche ich natürlich auch, wenn ich ein BGE habe, auch kein BAföG, nicht als Gebühr, sondern halt als Versorgung des Studenten, der kein eigenes Einkommen hat. Klar. Das brauche ich dann aber nicht mehr. Und das vereinfacht in meinen Augen das System erheblich. Also die Frage, um mal ganz kurz hier einzuschneiden, als jemand, der BAföG-Beratungen hier eine Etage höher mitmacht und sonst wie, allerdings das auch dem Lohnarbeitsfetisch unterworfen, nur um das Wort wenigstens hier mal in die Diskussion reinzuwerfen. Möchte ich einfach mal ganz kurz sagen, diese sozialen Errungenschaften des bürgerlichen Staates, die das BAföG und sonstige sozialstaatlichen Sachen haben, die haben einen zweischneidigen Charakter. Gerade Hartz IV hat diese Schneide nochmal doppelseitig geschärft und damit Spaltungen auch, um in der Metapher zu bleiben, noch schärfer gemacht. Also es sind immer auch Kontrollmechanismen. Es sind staatliche Kontrollmechanismen. Und gerade mit der gesellschaftlichen und damit das Wort Gemeinschaft wurde hier mehrmals in den Raum geworfen, weil die Gemeinschaft, ja dann für die Einzelnen, was halt auch sehr, sehr schwierig ist, wie mit den Positionen wo die Gemeinschaft dann einfach mit Gemeinschaft als Menschen umfasst und jenseits von Nationalstaatlichkeit diesen Menschen. Dementsprechend fände ich es ganz nett, wenn wir die Diskussion vielleicht auch nochmal auf eine theoretisch höhere Ebene einfach rüberheben und das systeminterne diskutieren, das wir jetzt hier für doch ein, dreiviertel Stunden gemacht haben, vielleicht halt einfach nochmal überlegen, wie können wir dieses bedingungslose Grundeinkommen, was allein in unserer derzeitigen Gesellschafts- und damit Konsumform bzw. Wirtschaftsform, der VWLer wird es besser ausdrücken können, dass wir das überlegen, inwieweit dieses Ding mit den Wirtschaftskräften etc., mit der Konsumkraft, die man durch ein bedingungsloses Grundeinkommen denn dann hätte und Steuern zahlen kann und den ganzen inwieweit wir das nicht je nachdem auch anders verteilen könnten, beziehungsweise andere Wirtschaftsformen sonst wie uns überlegen könnten. Zu diesem Punkt, wir hatten einen fünften Gast, der es zeitlich nicht schaffen konnte, der hat aber geschrieben, ich würde mal vorlesen, seinen Beitrag, vielleicht erkennt ihr ihn sogar. Der Puritaner wollte Berufsmensch sein. Wir müssen es sein. Denn indem die Askese aus den Mönchenzellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie an ihrem Teile mit daran, jeden mächtigen Kosmos der Modernen in die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion verbunden, Wirtschaftsordnung erbauen, der heute den Lebensstil aller Einzelnen, die in dieses Triebwerk hineingeboren werden, nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen, mit überwältigendem Zwang bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist, Nur wie ein dünner Mantel, den man jederzeit abwerfen könnte, soll nach Baxters Ansicht die Sorge um die äußeren Güter um die Schultern seiner Heiligen liegen. Aber aus dem Mantel ließ das Verhängnis ein stahlhartes Gehäuse werden, in dem die Askese die Welt umzubauen und die Welt sich auszuwirken unternahm, gewann die äußeren Güter dieser Welt zunehmend und schließlich unentrennbare Macht über den Menschen wie niemals zuvor in der Geschichte. Das war Max Weber. Waren das jetzt drei Sätze? Das war nur einer sogar. Aber wenn ich da kurz einhaken darf, weil das mich auch interessiert, was die Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens dazu zu sagen haben. Also was ich es richtig interpretiere, ist ja ein wesentlicher Beweggrund des Einführens, eine Motivation, die Notwendigkeit oder jedem Einzelnen in der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, sich von der Notwendigkeit der Erwerbstätigkeit auch zu lösen, ja, also seine Arbeitskraft auf dem Markt zu verkaufen. Gleichzeitig funktioniert aber aus finanzpolitischer Perspektive das Ganze nur, wenn es gleichzeitig hinreichend viele Leute gibt, die genau weiterhin dies tun, weil natürlich das finanziert werden muss. Und da beißt sich meiner Meinung nach die Katze schon ein bisschen in den Schwanz, weil letztlich die Möglichkeit, dass ein Teil der Gesellschaft oder im Prinzip jeder in Anführungsstrichen die Möglichkeit hat, sich von der Erwerbsarbeit zu verabschieden, basiert gerade auf der Notwendigkeit, dass immer noch sich hinreichend viele finden, jetzt könnte man sagen, ja, die Idioten, die immer noch arbeiten, um halt genau dies den anderen zu ermöglichen. Und das ist letztlich eine Frage, die sich mir stellt, ob das nicht eine fundamentale Inkonsistenz im Konzept darstellt. Aber da haben der Felix und ich schon... Da schließt sich noch eine Frage an. Und zwar, da ist dann auch die Frage, was machen wir mit Jobs, die jetzt unattraktiv sind für die meisten? Also, ich würde gerne darauf eingehen. Ja, das Problem ist, dass ich in 3 Minuten weg muss. Du musst genau 3 Minuten... Deshalb würde ich gerne zuerst ein paar Sätze dazu sagen, die wir dann leider nicht mehr diskutieren können, aber ich muss dann zum Bus, sonst komme ich nicht zum Bahnhof. Die unangenehmen Arbeiten werden besser bezahlt oder abgeschafft. Das ist ganz einfach. Ein bedingungsloses Grundeinkommen führt dazu, auch noch auf die Frage von dem Kollegen eben, dass ganz, ganz viele Tätigkeiten, die bisher von Menschen nur deshalb gemacht werden, weil sie sich so extrem billig verkaufen müssen, Verkäuferinnen im Supermarkt, die wird es einfach nicht mehr geben. Technologisch gibt es überhaupt keinen Grund für Verkäuferinnen im Supermarkt. Technologisch kannst du, also wenn Roboter Autos bauen können, können die auch Supermärkte bevormachen. Das ist also alles kein Thema. Das brauchst du nicht. Selbstlesekassen. Das ist so. Also viele, viele Tätigkeiten werden einfach verschwinden, wenn es ein Grundeinkommen gibt. Nämlich alle die bisher viel zu schlecht bezahlt sind. Da sehe ich kein Problem. Die Frage der Erwerbsarbeit stellt sich für mich so nicht, weil... Was geschehen muss, ist, der gesellschaftliche Reichtum muss reproduziert werden. Der muss nicht notwendig in uns heute bekannten Formen der Erwerbsarbeit reproduziert werden. Ein Grundeinkommen schafft Erwerbsarbeit ja nicht vollständig ab, sondern schichtet sie um. Bestimmte Tätigkeiten werden maschinisiert, werden wegrationalisiert. Bestimmte Tätigkeiten werden weiterhin getan werden, weil sie spannend sind und weil Leute sie gerne tun. Und bestimmte Tätigkeiten wird man ein Problem mit haben und die muss man dann besser bezahlen. Andere Tätigkeiten werden neu entstehen, weil Menschen genau das tun, was sie besonders gut können und besonders gerne mögen. Und wenn dieser Mix im Ergebnis nicht ausreicht, um den gesellschaftlichen Reichtum zu reproduzieren, dann muss eine Gesellschaft sich was überlegen. Dann muss sie dafür Lösungen finden. Diese Lösungen dürfen nicht bedeuten, dass man Menschen mit dem Entzug des Existenzminimums droht. Das dürfen sie nicht bedeuten. Aber sie können beispielsweise, ich kann mir das nicht vorstellen im Augenblick, aber sie könnten beispielsweise die Verabredung umfassen, wir alle, jeder von uns, muss in einem bestimmten Rahmen sich an bestimmten gesellschaftlichen Aufgaben beteiligen. Eine solche Verabredung wäre demokratisch erlaubt. Also doch eine Arbeitsverpflichtung. Aber nicht als Voraussetzung fürs Grundeinkommen, sondern als Voraussetzung für die Reproduktion des gesellschaftlichen Reichtums. Das ist eine vollkommen andere Ebene. Ich habe auch so in dieser Gesellschaft Pflichten, die aber nicht mal, auch politische Pflichten, die aber nicht mal Wahlrecht in Frage stellen. Das hieße Ehrenamt oder sowas? Es wird nicht in Verrechnung gemacht, sondern es sind zwei unabhängige Dinge. Aber letztlich muss ja die Finanzierung irgendwo herkommen. Wenn die Erwerbsarbeit kommt, muss sie natürlich aus anderen Steuerquellen kommen. Und dann stellt sich die Frage, wenn es die gibt und wir die Möglichkeit haben, auf die zuzugreifen, warum machen wir das nicht sowieso? Das hat ja dann erstmal a priori nichts damit zu tun, ob wir jetzt die soziale Sicherung über ein Grundeinkommen vornehmen oder ob wir die Sicherung über eine bedarfsorientierte Grundsicherung vornehmen. Ja, aber da sind wir genau am Kern. Also ich möchte ganz gerne mit deiner Erlaubnis... Aber das ist dann eine Frage, wie der Staat seine Einnahmen generieren soll. Das hat dann nichts damit zu tun, wie wir die soziale Sicherung konstruieren in der Gesellschaft. Ich glaube, es stimmt. Also ich will vor allen Dingen einen Punkt nochmal heranführen, weil das eben als Stichwort noch im Raum gestanden hat. Wir reden die ganze Zeit über Arbeit und meinen doch nur einen Drittel der vorhandenen Arbeit, der gesellschaftlich geleisteten Arbeit. Also eine Statistik von 2006 vom Bundesamt für Statistik lautete, 56 Milliarden Arbeitsstunden werden entlohnt. Demgegenüber steht ein Aufwand von 96 Milliarden Arbeitsstunden, die unentlohnt geleistet werden. Und dazu gehört Familienarbeit, dazu gehört auch Ehrenamt als Beispiel. Für mich ist das bereits das Argument, dass wir überhaupt keine Anreize benötigen. Es wird immer vom Arbeitsanreiz gesprochen. Ich halte das für ein absurdes Wort. Ein Wort, das oft herangezogen wird, das aber keinen realen Hintergrund hat. Und Werner hat das gerade in meinen Augen ziemlich gut ausgearbeitet. Menschen haben ganz andere Motivationen zu arbeiten. Und Arbeit ist, wie gesagt, nicht nur das, wofür irgendwie eine Entlohnung stattfindet. Aber wenn ich darf... Du hast das so wunderbar dargestellt, dass der Staat, der sorgt für alle. Das ist aber, wenn man sich überlegt, was in den letzten Jahren passiert ist, hat sich der Staat immer mehr aus der Verantwortung, als Sozialstaat zu fungieren, sich herausgewunden. Ja, und wenn wir heute die neue Vorlage zu der SGB-II-Gesetzgebung mal durchgehen, dann wird es noch schärfer werden. Mhm. Ja, also es ist ja nicht so, dass der Staat hingeht und guckt, dass alle wunderbar versorgt werden, die eben ein Handicap haben. Gerade die Leute, die ein Handicap haben, die also zum Beispiel körperlich behindert sind, was die für Schwierigkeiten haben, dass die überhaupt das Geld bekommen, was ihnen zusteht. Wir brauchen mal nur das Gesundheitswesen mal durchzudiskutieren. Wenn es darum geht, dass die Leute, die an Demenz erkrankt sind, dass die heute noch nicht versorgt werden. Wenn wir das alles mal überschlagen, es ist nicht so, dass wir hier im Schlaraffenland leben. Es ist tatsächlich so, dass die Leistungen, dass die immer stärker heruntergefahren wird. Und das ist ja genau das, was ich sage, dass wir besser das Geld dorthin geben, wo wirklich die Bedürfnisse da sind für soziale Sicherung, und dass wir nicht das Geld der Millionärsgattin geben. Ja, aber das ist eine wirklich falsche Vorstellung. Ich meine... Wieso, was ist das, was passiert? Nee, also erstens... Ja, die Millionärsgattin, da wird ein Anrecht haben auf... Wer prüft und mit wie viel Aufwand, ob die Millionärsgattin nun Millionärsgattin, also tatsächlich Millionärin ist oder nur vorgibt, eine zu sein. Aber in Wirklichkeit den Anspruch hätte, ihn aber nicht verwirklichen kann. Ich bin ja ein großer Fan von Werner Retz, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist aber unabhängig jetzt von dieser Runde. Das menschenrechtliche Problem, dass Menschen ein Anrecht hätten auf eine gesetzlich zugesicherte Leistung, Sozialtransfer, diese aber nicht in Anspruch nehmen, aus den vielfältigsten Gründen. Das ist für mich das größte Problem überhaupt, dass wir in meinen Augen nur mit einem BGE, aber wenn jemand eine andere Idee hat, bin ich sehr offen dafür, nur damit überhaupt Bewältigung bekommen. Der Missbrauch, Sie sprechen ja die ganze Zeit, das Interessante ist, dass in der BGE-Debatte immer der Missbrauch zuerst genannt wird. Das ist kein Missbrauch. Das steht der Millionärsgattin dann zu, das ist das Konzept. Das hat nichts mit Missbrauch zu tun. Das ist das Konzept. Bei der ALG-II-Debatte ist das immer das, was... Ob er nur ein Bein hat oder ob er eine Millionärsgattin ist, jeder kriegt das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist das Konzept. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es ansonsten einen zu großen Bedarf an Kontrolle, also Sie müssen ja in irgendeiner Form, müssen Sie das ja organisieren, dass kontrolliert wird. Und in meinen Augen das wichtigste Kriterium ist, ich will keinen Menschen haben, der eine Entscheidung darüber trifft, ob ein anderer es gewährt bekommt oder nicht. Ich will, dass es als Menschenrecht definiert einfach jedem zusteht von Geburt an. Nicht erst mit 18 oder mit dem Eintritt ins Arbeitsleben oder mit dem Eintritt in die Rente oder so, sondern als Menschenrecht definiert mit dem ersten Atemzug. Das ist meine Absicht. Das kenne ich nicht. Komplett den Mechanismen des Kapitalismus. Das stimmt. Nur um das mal leider hier einwerfen zu müssen. Nein, das ist vollkommen richtig und es ist für mich ein willkommener Nebeneffekt. Felix, ist das ein guter Punkt hier, so ein Schild zu machen? Du hast uns jetzt überzeugt, wir sollen das Grundeinkommen einführen. So, was jetzt? Wie finanzieren wir das? Also, schau, ich alleine kenne an die 30 verschiedene Finanzierungsmodelle. Auf dem Weltkongress in München vor 2 Jahren wurde davon geredet, dass 50 bis 100 verschiedene Modelle existieren. Und ich bin kein Fan von der Modelldebatte. Nein, überhaupt nicht. Weil für mich sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt wird. Ja. Ich glaube, dass wir derzeit einen Bildungsauftrag erfüllen müssen. Das heißt, wir müssen darüber reden, dass es diese Idee überhaupt gibt, nämlich, dass jeder Einzelne Geld bekommt von der Gemeinschaft, in der wir alle leben, und damit das Überleben des Einzelnen sichergestellt wird oder sozusagen jeder Einzelne freigestellt wird, kreativ werden zu können. Das ist das, wofür ich mich einsetze. Die Details... Ja. Die sind so vielschichtig. Ja. Es gibt Überlegungen, also du hattest eben Philipp van Parijs, Wissenschaftler aus Brüssel, erwähnt. Der hat mit Yannick van der Bock ein kleines lila Buch, sehr zu empfehlen, Grundeinkommen für jeden? Fragezeichen. Ja. Ja. Da ist historisch, wissenschaftlich zusammengestellt, was man unter einem bedingungslosen Grundeinkommen verstehen kann. Ja. Und da gibt es so große Unterschiede. Die Unterschiede reichen von einmaligen Betrag, ausgezahlt einmal im Leben, bis hin zu das, was wir in der heutigen Debatte, also in der aktuellen Debatte fordern, in der gegenwärtigen Debatte, nämlich eine monatliche Auszahlung, ist alles vertreten. Das ist nur zum Beispiel für den Auszahlungsmodus. Das Gleiche gilt auch für Fragen wie zum Beispiel, umfasst ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Krankenversicherung? Ist die darin enthalten? Oder macht man zum Beispiel eine Pro-Kopf-Pauschale, die sozusagen vom fiskalisch vorher berechnet, dann abgeführt wird, dann an die Krankenversicherung? Und so können wir also mindestens 5 oder 6 verschiedene einzelne Eckpunkte heranziehen, wo man sagen kann, da können wir gesellschaftlich sehr unterschiedliche Ansichten haben. Und ich kann da nur auf die Bücher von Werner Retz verweisen, der dann darauf hinweist, dass je nachdem, welche Entscheidung wir treffen, das dann auch ganz erhebliche gesellschaftliche Auswirkungen hat. Ob es zum Beispiel dann ein neoliberales Ding wird, womit wir die Leute doch wieder nur sich selbst überlassen oder eigentlich diesen Prozess, den wir eben schon kritisiert haben, dass der Staat sich aus der Verantwortung zieht, dass das sogar noch verschärft wird. Der Butterwegge, Sozialwissenschaftler aus Köln, wie heißt er mit Vornamen? Butterwegge heißt er mit Nachnamen. Ich glaube Christoph, ich bin mir nicht mehr sicher. Der sagt zum Beispiel, der ist gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil er befürchtet, dass mit der Einführung eines BGE der jetzt schon marode Sozialstaat enterreif gebombt wird. Ich finde seine Kritik unsachlich insofern, weil ich glaube, dass es stimmt, man muss auf die Risiken hinweisen, aber eben anstatt dann das Kind mit dem Bade auszuschütten, dann sagen, okay Leute, wenn wir ein BGE einführen, dann lasst uns doch bitte gemeinsam darauf achten, dass das und das und das eingehalten ist, denn ansonsten kriegen wir Probleme. Das heißt, ich lehne nicht das BGE als Idee grundlegend ab, sondern sage, wir müssen bestimmte Eckpunkte einhalten, damit das auch sozial verträglich ist. Ich würde nur dazu zurückkommen, dass ein Vorbehalt, was viele Menschen Menschen aus dem Alltag, im beruflichen Leben, was weiß ich, auch vielleicht Akademiker, gegen das Grundeinkommen haben, ist, sie meinen, dass es einfach schwer zu finanzieren ist, dass es den Staatshaushalt erheblich belastet. Da würde ich auf eine existierende grundeinkommensähnliche Policy, die es in Brasilien seit 2002/2003 gibt, das Bolsa Familia verweisen, wo sehr viele kritische Skeptiker der allgemeinen brasilianischen Bevölkerung dazu überzeugt wurden, indem sie die Auswirkungen, was maßgeblich zu einer Verminderung der Einkommensungleichheit in Brasilien beitrug. Das Gini, also das Gini-Koeffizient ist, glaube ich, über so und so viele Jahre, ein Jahrzehnt um 4 oder 5 Punkten gesunken, was nicht eine kleine Veränderung ist in so einem kurzen Zeitraum. Und dieses Bolsa-Familie hat nach Hochrechnung 21% dazu beigetragen. Und das, indem es nur 0,5% des BIPs ausmacht. Ja. Also ich würde sagen, dass solche Figuren auch den medialen Bürger dazu überzeugen können, dass ein Grundeinkommen, was vielleicht auch finanziell leistbar ist, wir müssen da aber schon unterscheiden. Also wir müssen zum einen unterscheiden zwischen zum Beispiel Namibia oder eben Brasilien oder eben Deutschland. Das sind drei Länder mit sowohl wirtschaftlich als auch industriell sehr unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Und da sind die Auswirkungen auch sehr, sehr unterschiedlich. Das muss man zunächst mal zugrunde legen. Beispiele gibt es genug, sowohl aktuelle als auch in der Geschichte, wo ansatzweise bedingungslos Grundeinkommen ausgezahlt wurde. Also es gab noch nie ein Modell oder ein System, wo es eben sozusagen vollständiges und echtes bedingungsloses Grundeinkommen gegeben hätte. Aber es gibt zahllose Beispiele. Also derzeit ist in Indien, findet eine Untersuchung seit 2 Jahren, glaube ich, statt, die wissenschaftlich begleitet wird von Guy Standing, der eben Gründer des BN ist, ganz genau. Und der ist aus Großbritannien, ich weiß jetzt nicht mehr woher. Und er hat halt in Indien haben sie mit der Frauengewerkschaft, haben sie 9 Dörfer sich herausgepickt. Also 3 Dörfer als Kontrollgruppe, wo kein bedingungsloses Grundeinkommen ausgezahlt wird. Die anderen 6 aufgeteilt mit einem sehr niedrigen Grundeinkommen, das ausgezahlt wird an die Bevölkerung, und 3, wo ein großzügiges BGE ausgezahlt wird. Und im Vergleich konnten die halt eben feststellen oder eben ausmachen, dass die Auswirkungen auf die Bevölkerung ganz gravierend war. Also irgendwie Bildung hat irgendwie über, ich glaube, 45 oder 45% oder sowas zugenommen. Hygiene ist irgendwie über 30% gestiegen. Die Gesundheit hat sich erheblich verbessert. Also sind erheblich weniger Menschen krank gewesen. Und noch ein paar andere Eckdaten, die ich jetzt nicht abrufen kann. Ich will damit nur sagen, für mich ist das Entscheidende, dass ich erstmal das Interesse für das Thema wecke. Mhm. Wer dann immer noch neugierig ist und sagt so, eventuell wäre das ja vielleicht doch eine Idee für eine Systemänderung in unserer Gesellschaft. Und ich sagte ja eingangs schon, ich möchte das von mir aus gerne in Deutschland einführen oder damit beginnen. Aber ich möchte das letztendlich weltweit haben. Mhm. Ich will eben, dass es keinen Unterschied macht, ob ich in Deutschland geboren bin oder 6.500 Kilometer im Süden in Äthiopien. Das ist für mich einfach horrormäßig. Dass das natürlich ein Prozess ist, den wir überhaupt, ne, und das können wir auch nicht aus Deutschland herbeiführen, sondern das muss eine Bewegung werden. Aber zunächst einmal, aus 2007, glaube ich, habe ich eine Studie im Kopf, die besagt, dass über 50% der Bevölkerung in Deutschland noch nie überhaupt davon gehört haben, von dieser Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das ist das, was für mich im Fokus steht. Aber ist es nicht der Fall, dass die erste Frage, bevor man sich überhaupt damit auseinandersetzt und guckt, was die Bild-Zeitung dazu sagte, dass man informiert sein kann, ist ja ein Witz, ist, lässt es sich finanzieren? Und da ist die Antwort, die eben vorhin gegeben worden ist, ist zutreffend. Und Werner hat es anders formuliert, und zwar, es kommt nicht darauf an, ob sozusagen das Geld dafür da ist, sondern es kommt darauf an, ob der Wohlstand, den wir gemeinsam in dieser politischen Gemeinschaft jetzt haben, ob der weiterhin reproduzierbar ist. Und das war auch mein größter Einwand vorhin an Sie, mit dieser Fragestellung überhaupt. Ich glaube, dass die Frage falsch gestellt ist. Es bedarf keines Arbeitsanreizes, weil Menschen immer produktiv sind, auf die eine oder andere Weise. Jetzt passiert aber was ganz Faszinierendes, nämlich ich bewerte oder beurteile die Arbeit, die sie tun. Und in meinem Kopf läuft dann irgendein Wertesystem, meistens ist das kulturell bedingt, und dann läuft dann ein Vergleichsmodus und dann heißt es, okay, er leistet was oder okay, er leistet nichts. In dem Fall zum Beispiel, dass sie Hausmann wären und kein Erwerbseinkommen generieren. Das Spannende ist ja, dass wir das gesellschaftlich ja auch sehr unterschiedlich bewerten. Als Hausmann auf der Party, wenn sie gefragt werden, ja, was tun sie so? Ja, ich kümmere mich um die Kinder und musste morgens früh. Also ich verstehe jetzt nicht, was das mit der Finanzierung zu tun hat. Also es geht weil die Finanzierung nur die Frage, nicht relevant ist. Die Finanzierung ist nicht relevant. Völlig irrelevant. Aha. Denn die ist völlig, denn sie tun nichts. Leider verloren unsere Kameras an dieser Stelle Strom und somit ist der Beitrag hiermit zu Ende. Ich fasse an diesem Punkt den nachfolgenden Austausch zum Thema Finanzierung kurz. Felix Köln, der zuletzt sprach, erzählte einen Witz aus der Eurokrise, in dem ein deutscher Tourist in Griechenland ist. Er ist, sagt Felix, ein pingeliger Gast und muss immer zuerst das Zimmer sehen, wo er übernachtet. Er fragt den Portier eines Hotels, ob er einfach das Zimmer sehen kann, wo, wenn er einen 100-Euro-Schein auf dem Tisch liegt, wozu der Hotelier zustimmt. Während der Gast oben ist, rennt der Hotelier zum Metzger und zahlt ihm eine ausstehende Rechnung. Der Metzger selbst nimmt den Schein zum Schneider und somit fließt der Schein durch einige Hände, bevor er in den Händen einer Sexarbeiterin in aufgeklärter Sprache landet. Die bringt ihn letztendlich zurück zum Hotelier, um dort eine erbrachte Dienstleistung zurückzuzahlen. Kurz danach kommt der Deutsche zurück und entscheidet sich doch auf ein anderes Hotel. Der Witz war damit gemeint, dass das Thema der Finanzierung des BGEs nicht von erheblicher Relevanz ist und auch, dass das Geld ein reines Tauschmittel ist. Hier hatte Herr Kessing Vorbehalte. Er argumentierte, dass jeder Euro nur einmal ausgezahlt werden könnte und dass laut einer Hochrechnung von zwei deutschen Volkswirten ein Standardgrundeinkommen im Schnitt 32 Milliarden Euro kosten würde und dass das Geld woher kommen müsste. Ich stimmte in diesem Punkt Herrn Kessing zu, dass das Geld woher kommen müsste, aber erwähnte, dass das deutsche BIP 2,6 Billionen beträgt und somit die 32 Milliarden nur ca. 1% dessen ausmachen. Eine nicht erhebliche Zahl. Er stimmte mir zu, aber meinte, er würde das Geld in andere öffentliche Güter stecken. Somit war die Diskussion hauptsächlich zu Ende. Im Ende kam heraus, dass ein Grundeinkommen finanzierbar ist und es blieb immerhin noch die Frage offen, ob es wünschenswert ist. Die konnten wir aus Zeitgründen nicht mehr diskutieren und mussten auf eine weitere Diskussion warten, um die ausführlich zu besprechen. Ich entschuldige mich für die Unterbrechung der Diskussion. Das passiert manchmal, wenn man Intellektualismus und Bier mischt. Und Bier gibt es immer in Studentenkneipen. Ich bedanke mich an das Kultkaff der Uni Siegen für die Räumlichkeiten und finanzielle Mittel, die Diskussion zu halten. Weitere Grundeinkommensdiskussionen wird es hoffentlich im Herbst 2014 geben. So, jetzt ein bisschen Paganini.